Sonntagabend, 18 Uhr. Ah nee, wir sind schon wieder ein bisschen zu früh dran. Aber da gibt es ja so eine kleine Sache, die da in Berlin stattgefunden hat, über die wir ja immer wieder reden müssen. Die Republika, die Republika. Und deswegen dürft ihr euch heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag jetzt anhören, was wir uns zur Republika ausgedacht haben. Hervorragend. Ich freue mich schon so drauf. So. Ich habe gehört, wir kriegen heute ein besonders saftiges Stück Fleisch, aus dem wir bestes Mett produzieren können. Gleich einen Vortrag von vier Leuten gleichzeitig. Ja. Und dabei zwei unserer ganz speziellen Freunde. Ist das nicht wunderbar? Der Herr Hensel von, wie heißen die? No Fearless more Democracy. democracy. Ach No nee, so More ähnlich. Democracy, genau. Und Frau Gümüşay, die Vorzeigetürkin der deutschen Progressiven. Das wird ein Spaß. Und dabei sind heute der Chris, Morgen. der Price, Hallo. der Abel Kulturmarxismus muss zerschmettert werden. und der Mars, meine Wenigkeit. Fahr ab, DJ. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe ehrlich gesagt so ein ganz kleines Déjà-vu. Ich habe nämlich vor 2 Jahren, 2016, auf dem Eröffnungspanel gesessen mit dem Titel Gesellschaft is broken, let's fix it. Und wir haben über Hass geredet, wir haben über Hetze geredet, über Trolle und darüber, wie das unseren gesellschaftlichen Diskurs verändert, ob es unsere Demokratie bedroht und was wir tun können. In den vergangenen 2 Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Wir haben ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Facebook hat ein Löschzentrum. Die Medien sind hochsensibilisiert, achten besser auf Community Management, auf Moderationen. Es gibt Aber das Ding mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da waren alle dagegen, ne? Sogar die Amadeo-Antonio-Stiftung, alle waren dagegen, aber und es hat Aber auch hier keiner ist. haben wollen, aber jetzt setzt man sich hin und sagt so, ja, wir haben darüber geredet und dann ist es plötzlich gekommen. Wie ist das nur gekommen? Ja, so ganz, ganz merkwürdig, dass zu dem Zeitpunkt auf all ihren Panels überall über Hate Speech und Hass berichtet worden ist und jeder gezeigt hat auf einer Puppe, wo der Hass sie angefasst hat. Weißt du, Und also. ist auch lustig, dass man bei vielen Ländern prangern ja irgendwie die westlichen Demokratien an, die seien nicht demokratisch frei, pressefrei etc. Und hier klopft sich jetzt irgendwie eine Clique auf die Brust dafür, dass sie es geschafft haben, in den letzten 2 Jahren hier die Schlinge um die Meinungsfreiheit enger zu ziehen. Super gemacht, Leute. Ja, also richtig gut. Fact-Checker und man beschäftigt sich mit Fake News und so weiter. Ich habe vier So, habt ihr jetzt fantastische alle Panelisten. Buzzwords durch? Verdammt. Also wirklich. Also man muss sich heutzutage wirklich bei so einer Convention teilweise nur auf die Bühne setzen und ein Buzzword nach dem anderen sagen. Ich meine, das ist nicht wirklich was Neues, aber es ist mittlerweile, vor ein, 2 Jahren haben sich noch alle darüber lustig gemacht, aber Buzzword, Buzzword, Buzzword. Und jetzt ist es wieder in die Kultur, in die Mode gekommen, dass alle nur Buzzword sagen und das ist akzeptiert. Ja, Moment mal, die Republika ist eine Veranstaltung, die eigentlich zu 80% aus Buzzwords besteht. Der Rest ist heiße Luft. Ja, Und ich wollte nur sagen, Feminismus. das war mal besser und ist wieder schlimmer geworden, leider. Ja, War das das mal weiß ich nicht. besser? Das war noch Es nie war besser. tatsächlich mal besser, Ich aber. glaube nicht. Doch. Aber wie gesagt, nicht mehr, Und hier leider. sitzen, die selber ganz viel machen, sich engagieren, sich Gedanken machen, was man tun kann. Und mit denen würde ich gerne darüber reden, was ist in den vergangenen 2 Jahren passiert? Hat sich Hass verändert? Haben sich die Trolle verändert? Wenn ja, wie? Und wie geht es weiter? Also worüber reden wir dann vielleicht, wenn wir in 2 Jahren uns hier wieder treffen und eine kleine Bestandsaufnahme machen? Franziska von Kempis ist Journalistin und Also, sagt. das mit dem Hass. Also, ich wollte an der Stelle sagen, dass ein Großteil der Tweets unter dem Hashtag MeToo von den russischen Trollfabriken ausgeht. Also, das auf die Idee ist noch nie einer gekommen. Einzig und allein die Luise Mensch, die durchgeknallte Frau aus der Anglosphäre. Aber es heißt jedes Mal Hass und die Trolle organisieren sich. aber irgendwie schaffen die Herren, Frauen hier in dem Panel das, dass sie in ihrer eigenen Bewegung noch nie sich irgendwie ein Troll beteiligt hat. Also das finde ich durchaus relativ interessant. Also Hut ab. Wir brauchen insgesamt mehr Mitstreiter und vielleicht muss man auch nicht immer das ganz große Rad drehen. Eigentlich geht es vielmehr um kleine praktische Ansätze. Kübra sagt, wir brauchen eigentlich eine eigene Agenda. Wir brauchen eigene Themen, die wir setzen und diskutieren, und wir brauchen einen Rahmen, in dem wir einen konstruktiven Diskurs schaffen können. Gerald, Moment mal. Warum brauchen wir die? Also die haben wir doch alle schon. Wir haben doch schon diesen Rahmen, wir haben diese Agenda, wir haben die Themen. Ständig werden sie uns um die Ohren gehauen, egal wie viele Mikroprozent der Bevölkerung sie betreffen. Wir haben das doch alles schon. Wofür brauchen wir das jetzt noch? Aber es gibt immer noch Widerspruch. Deswegen muss man den Rahmen noch enger fassen. Du meinst, die Reaktion auf Kübras Geschwätz ist ein Zeichen, dass Kübras Geschwätz ernst genommen werden muss? Ganz bestimmt, ja. Ach so. Ich finde es ganz wichtig, dass wir die Mechanismen verstehen, mit denen wir als Gesellschaft manipuliert werden, weil Hass im Netz sehr organisiert ist. Das ist der Mann, der bei einer großen Werbeagentur gearbeitet hat, der uns die Mechanismen verstehen lassen will, wie wir manipuliert werden. Ja, wer manipuliert hier wen? Ja, also die beschweren sich halt über die Methodik mal wieder, die sie selber benutzen. Ne? Und das mit dem Manipulieren, also wer liest denn aktiv Zeitungen, die er scheiße findet, also die er nicht mag, deren Weltsicht er nicht teilt? So, die meiste Manipulation kommt von dir selber, dass du dir deine eigenen Quellen so zusammensuchst, dass du selten über den eigenen Tellerrand hinausschauen musst. Also, ich, keine Ahnung, so, ja. Also bei mir ist das so, ich finde alles scheiße und deswegen kenne ich diesen Effekt gar nicht. Das kenne ich. Ja, man sollte vielleicht nochmal erklären, was der Mann, der ist ja verantwortlich für die Kein-Geld-für-Rechts-Kampagne, die ja unter anderem die ganzen Werbekunden von Tichys Einblick und von Achse des Guten quasi verscheucht hat. Es ist halt interessant, dass du etablierte Mainstream-Medien hast und dass du dann im Kampf gegen Rechts einem Blog wie Tichys Einblick finanziell aushöhlen möchtest und einfach dem Pluralismus Schaden zufügst und dass dein Kampf gegen Rechts eigentlich nur eine Verteidigung der Deutungshoheit der Etablierten ist. Also, dass man möglichst im Status quo bleibt und dass sich keine neue Meinungsmache etablieren darf. So. Und Tichys Einblick ist jetzt, weiß nicht, konservativ, rechtskonservativ. Also, ja. Und Hannes sagt, es geht inzwischen viel mehr um einen Angriff auf die Demokratie. Es geht nicht mehr um individuellen Hass. So, die Trolle sind schlauer geworden. Hannes hat auch schon 2 Jahre her fast, Ich bin hier ins Leben gerufen, eine Facebook-Gruppe, bei der sich Menschen gezielt verabreden, um mitzudiskutieren im Internet. Wenn Medienseiten diskussionswürdig oder dynamische Themen posten, dann können sich diese Mitglieder verabreden, dort mitzudiskutieren und mit sachlichen Argumenten zu versuchen, diesen Diskurs zu diskutieren. Hätte mir besser gefallen, hätte sie doch ausgeredet. Das war ein freudscher Versprecher, also, glaube ich. Ein Mob, der sich unter den Themen sammelt, um Deutungshoheit aufzubauen. Ja, genau. In Kommentarspalten. Ja, aber das sind die guten Ebel. Die dürfen nicht. Okay, dann. Ja, also was der Lay versucht, ist halt eine Firma zu gründen, wo man diesen Effekt für Firmen nutzbar machen. Dass Firmen quasi diese Effekte nutzen können für ihr Marketing. Ja, nur super geil. Der Lay, oder wie man ihn ausspricht. Ja, aber die Demokratie ist in Gefahr. Wahrscheinlich steht auf seiner Geldbörse groß eingestickt Demokratie drauf, so wie bei hier Samuel L. Jackson bei Pulp Fiction Bad Motherfucker. Und deswegen ist die Demokratie in Gefahr halt, weil da nicht genug Geld drin steckt. Ich meine, in China hast du, wenn du ein soziales Thema hast, wo Spannung aufkommt, hast du die Ein-Cent-Partei. Das sind Online-Agenturen, die sich dann unter den Kommentarspalten tummeln und die Leute in Diskussionen verwickeln, wenn ein Thema halt geblockt werden soll in der Öffentlichkeit. Und das ist totalitär und das, was die machen, das ist zivilgesellschaftliche Courage. Ja, was der im Endeffekt hier macht, ist, der sucht sich Artikel raus, die besonders viele in Anführungszeichen Hasskommentare haben und gibt die dann über seine Hate-Aid-Network-Sache raus, dass halt Leute die Diskussion dann mit positiven Kommentaren bereichern. Und das ist halt sehr ähnlich wie das, was du vorhin gesagt hast. Die Facebook-Gruppe hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ich werde mich daran nie gewöhnen können, dass sowas wie eine Facebook-Gruppe einen Wikipedia-Eintrag bekommt oder einen Hashtag. In der vorhergehenden Recherche für heute Abend habe ich auch mir mal den Wikipedia-Eintrag von Kybra angeguckt. Die hat nämlich auch einen. Sehr lustig, da ist keine einzige Kontroverse um sie erwähnt. Also ist alles nur gut, was die Frau macht. Da steht nichts von irgendwelchen Verbindungen irgendwo hin, die wir letztes Jahr noch, wir hatten ja diesen Artikel über das Gerichtsurteil zwischen ihr und der Emma, wo ihr der Emma weiterhin erlaubt wurde, ihr praktisch Verbindungen zu sehr fundamentalistischen Islamverbänden zu unterstellen. Ja, davon ist in dem Wikipedia-Artikel nicht die Rede, interessanterweise. Konstruktiver zu gestalten. Die Gruppe hat 40.000 Mitglieder. Hannes, vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht beschreiben, weil du so nah dran bist seit 2 Jahren. Hast du das Gefühl, der Hass hat sich geändert? Naja, also was ich sehr stark wahrnehme, ist der hohe Organisationsgrad. Also ich glaube, da haben Gerald und ich haben uns auch schon viel darüber ausgetauscht. Aber man merkt halt schon, dass sich Leute verabreden, dass immer wieder dieselben Themen gespielt werden, dass es eine politische Motivation hinter dem Hass gibt. Ich erinnere nochmal an, wir brauchen eine Agenda und wir brauchen einen Rahmen und so weiter und so fort. Und ja, hat sich da was verändert? Ja, da wird sich organisiert. Und ich bin der, der hier Leute organisiert. Das ist unglaublich. Ich habe mittlerweile ein bisschen Probleme mit dem Wort Hass. Gerade wenn es so geplant und organisiert ist, finde ich gar nicht mehr, dass es Hass ist, sondern es ist eine... Schon Liebe wahrscheinlich. Ganz bewusste, bewusst gesteuerte Be- und Abwertung von Menschen oder Menschengruppen. Die da grade, ich finde es krass, wie er da über Böhmermann herzieht. Der Mann hat nichts getan. Vor sich geht und das ist das, was mir gerade auffällt. Und da werden viele Säulen, viele wichtige Säulen der Demokratie werden da gerade sehr gezielt angegriffen. Der Hass ist also vielleicht bla, ein bisschen... Bla, bla, bla, bla, bla. Also welche Säulen der Demokratie werden denn da gerade angegriffen? Das Wahlrecht? Oder? Die Bundeswehr. Ja, keine Ahnung, wer wird denn da angegriffen? Welche Säulen, die Säulen eurer utopischen Gesellschaft vielleicht? Deswegen ja, die werden kritisiert. Demokratie ist der Name, den er seiner Geldbörse gegeben hat. Ja, und die hat dann Säulen oder was, die Geldbörse? Das ja. Macht doch alles keinen Sinn, ich bin total verwirrt. Leiser geworden, aber gefährlicher? Naja, also gefährlich ist es, weil, und das ist so ein bisschen das, worüber ich gerade sehr viel nachdenke, es werden halt scheinbare Mehrheiten erzeugt im Netz, also Mehrheitsmeinungen, die sich natürlich auf die Meinungsbildung massiv auswirken. Deswegen muss man irgendwelche Kommentarspalten fluten und scheinbare Mehrheiten da irgendwie reintun. Ich verstehe auch gar nicht jetzt, muss ich sagen, mir fehlt da jetzt das Verständnis, worauf der jetzt ansprechen will, weil es wurde ja noch nicht konkret gesagt. Spricht er jetzt, wie werden denn diese Meinungsgruppen gebildet? Durch die Stimmung, die in der Gesellschaft herrscht oder durch irgendwelche Twitter-Gruppen oder durch irgendwelche anderen Leute, die das machen, was er auch gerne macht, eben Leute dazu auffordern, irgendwo sich in die Diskussion einzumischen und wenn er meint, dass die Diskussion einseitig geführt wird, da einfach die Diskussion mit positiven Kommentaren in eine andere Richtung lenken oder zerstreuen. Also, ich höre mal weiter. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, so, ja, Meinungsbildung im Netz, ja, meine Güte. Jemand, der jetzt dreimal CDU gewählt hat, wählt jetzt einmal AfD und danach FDP oder was. Und man will jetzt das beeinflussen, dass der viermal CDU wählt, oder? Also, so dieses... die Meinung im Internet wird groß gebildet. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das so viel ausmacht. Also wenn du dir jetzt ein Twitter-Profil anlegst und den ganzen Tag, ich weiß nicht, die Linke ist super oder AfD ist super, postest. Ich weiß nicht, ob du damit wirklich so viel an Menschen erreichen tust. Also dieses, es werden neue Meinungsblöcke gebildet, halte ich für ein Gerücht. Also ich glaube schon, dass Meinungsblöcke gebildet werden durch Medienkampagnen und durch Marketingkampagnen, aber es diffundiert halt auch eine Meinung aus ganz vielen Einzelmeinungen heraus. Ne, da kann, ne? Und er tut halt so, als ob das eher eine Kampagne wäre aus irgendeiner Richtung, als einfach die Meinung von Privatpersonen oder halt Trolle oder was auch immer. Und da entsteht halt so ein Tipping-Point-Effekt. Na, also wenn das immer mehr wird, dann kommen immer mehr Leute, die glauben, da ist was Wahres dran. Na, und wenn sozusagen diese Angriffe dieser Scheinmehrheiten gegen die Journalie geht, gegen Bevölkerungsgruppen, gegen die Polizei, gegen die Justiz, dann merkst du, okay, da ist halt was Gefährliches dabei. Hä? Moment mal, was ich gerade, oh, schönes Standbild, was ich gerade nicht verstehe, ist Polizei und Justiz, Rechte, also konservative Leute greifen Polizei und Justiz an? Das musst du mir nochmal erklären, lieber, wie heißt du auch immer. Das ist doch eher eine linke Sache, oder? Polizei und Justiz angreifen. Was erzählt er denn da? Und genauso könnte man sein Geschwätz jetzt, was gerade der letzte Ausschnitt, könnte man schön auf den Gender Pay Gap anwenden. Da wird mit Druck auf Journalie gearbeitet, da wird eine Mehrheit erzeugt mit Fehlinformationen. Also ja, über diese ganzen die Sachen. Guten, ne? Also auch auf die Reform des Sexualstrafrechts und so, das war auch eine komplette Medienkampagne, um da irgendwie zu erzeugen, dass wir das unbedingt brauchen. Sind Populisten, sind es. Das sind also da stimmt das Schimpfwort dann, also endlich mal. Ne? Also es sind einfach Populisten, die erzählen dem Volk, was das Volk hören will, solange bis das Volk das glaubt. Ja, und also wenn man sich mal den Like-Dislike-Ratio von den Republika-Videos anguckt, der jetzt bei den meisten verborgen ist, aber vorher verborgen war, sah schon nicht gut aus. Also. Und wenn man sich mal mit irgendwelchen, ich sag mal, normalen Leuten jetzt unterhält, die jetzt nicht irgendwie Soziologie studiert haben, dann sind diese Sachen ja auch alle nicht so eng. Es hat tatsächlich ja jemand irgendwie getweetet, er fand es so toll, weil die Republika ist die einzige Konferenz, die er kennt, auf der es so viel diverse Meinungen gibt. Ich hab so sehr lachen musste ich da. Ich kann auch glauben, die seien da nicht in einer Echokammer. Nee, es ist ein sehr hehrer Ansatz und ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass nicht alles, was auf der Republika passiert, ist so total dämlich und daneben ist. Es sind auch ein paar gute Sachen dabei, aber die Anzahl von guten Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist halt immer noch nicht über 10 hinausgekommen. Die Republika hat sich für den Ausbau der Autobahn eingesetzt. Ja, also es gibt schon ein paar interessante Sachen, aber halt überall, wo es um Journalismus geht oder um solche Sachen, was ja jetzt der Hauptfokus ist, da kann man es eigentlich wirklich leider vergessen, weil es sehr, sehr einseitig ist. Und auch Leute, von denen man vielleicht mal erwarten würde, dass sie ein bisschen kontroversere Aussagen treffen würden, halten sich dann halt auch zurück, weil halt eine generelle Atmosphäre herrscht auf der Filterbablika. Und vor 2 Jahren war es aus deiner Sicht noch eher auf einer individuellen Ebene die Angriffe oder weniger organisiert? Naja, ich bin zu dem ganzen Thema gekommen über die Ukraine-Krise. Das habe ich halt mitgekriegt über die russische Einflussnahme im Netz. Das hat mich beschäftigt. 2013 war das, glaube ich, 2013, 2014. Und dann kam der große Einschlag halt über den Shitstorm, den Gerald erfahren hat. Das habe ich mitgekriegt, weil wir beruflich da miteinander verbunden waren. Und das war für mich dann halt auch der Grund, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was tun. Ja, also der eine geht los auf irgendwelche journalistischen Outlets und meint von wegen so, ja, hier, das sind alles Rechte und macht mal bei denen keine Werbung gefälligst mehr. Dann sagen Leute, was soll denn diese Verleumdung, und regen sich drüber auf. Und dann kommt der andere und sagt so, ja, ich organisiere jetzt hier irgendwie Meinungs in die andere Richtung Wurstelgruppe. Toll. Und auch interessant, dass die beide aus der Werbung kommen, also ja. Geborene Propagandisten, könnte man sagen. Ne? Ja, da wird die Demokratie geschützt, du, in der Werbung. Mhm. Hatte ich allerdings keine Idee. Genau, neben mir sitzt Gerald Hensel und du hast dich stark gemacht dafür, dass Unternehmen stärker darauf achten, auf was für Seiten ihre Werbung erscheint. Und du hast damals den Hashtag kein Geld für rechts gestartet, um darauf aufmerksam zu machen. Ja, stärker darauf achten, kein Geld, stärker darauf achten. Machen, dass Rewe-Werbung vielleicht nicht bei Breitbart erscheinen sollte. Du hast auch Publikationen wie von Henrik M. Broder oder Ach gut, die Achse des Guten und so weiter genannt. Und auf dich und so weiter, Larifari. Also weißt du, wenn die Richtigen das machen, dann ist es eine prosoziale Kampagne für die Demokratie. Und wenn es die Falschen machen, ist es eine Belästigungskampagne namens Gamergate. Aber ja. Gamergate hat genau dasselbe gemacht. 1:1. Leute angeschrieben und gesagt, das ist doof, was sie machen. Naja. Und vor allem aber, ich finde gut, dass sie weiß, wovon sie redet. Also Publikationen von Henrik M. Broder und die Achse des Guten. Weiß, ja, finde ich schon mal gut. Aber das eben, was Ewe gerade gesagt hat, muss ich noch mal was einwenden. Und zwar, es war nicht genau dasselbe, denn bei dem einen geht es darum, was das für welche sind. Nämlich in diesem Fall halt eben Rechte. Und bei dem anderen ging es darum, was sie halt gemacht haben. Nämlich irgendwie gesagt, hier ja unser Publikum, hier die ganzen Gamer sind alles ganz furchtbare Menschen und so weiter und so fort. Ja. Nachdem sie ziemlich korrupt waren. Ja, also insofern. Öffentlich korrupt. So korrupt, dass sie den also das verloren haben, sich dafür zu schämen, diesen gewissen Sinn, wenn du eine Regel brichst, dass du dich noch erinnerst, dass es ein Regelbruch ist und es halber im Geheimen machst, das hatten die Journalisten damals komplett aufgegeben und waren sich keiner Schuld bewusst, während sie öffentlich darüber gesprochen haben, wie sie die Presseethik mit Füßen drehen. Ja. Also hier der Schild Friends Fuck Essex, sag ich da nur. Ja. Da gab es ja bei der Republika auch wieder so Dinger. Wir müssen Recherchenetzwerke gründen und uns besser absprechen und so. Also es geht ja auch bei den Leuten in die Richtung, wir müssen eine Front, wir müssen halt die Wagenburg echt zumachen und da darf dann keiner mehr was anderes sagen, als vorher vom Zentralrat abgesegnet. Ja, und die versuchen da halt das aus einer... Ja, aus einer wirtschaftlichen Ecke irgendwie nutzbar zu machen. Er hat ja die Kampagne Kein Geld gegen Rechts gestartet aus seiner Funktion als Partner bei einer Werbeagentur oder als Direktor oder welchen Posten er da in hatte, relativ hoch. Und ja, er hat im Endeffekt Werbestrategien ausprobiert, wie die funktionieren, wie man halt, was ich vorhin auch gesagt habe, einfach die Meinung von Leuten irgendwie marketingtechnisch nutzen kann, um Unternehmen zu schaden. Ja, jetzt kann man sich ja mal überlegen, okay, wenn der sich da konkret Unternehmen rausgesucht hat, um denen zu schaden, na, das könnte ja vielleicht ein interessantes Marketingmodell für deren Konkurrenten sein. Das hat er sich wahrscheinlich dabei gedacht. Ja, aber das war einer der ersten Boykottaufrufe. Das gibt es ja mittlerweile schon öfter. Und das war damals halt so kontrovers, dass sich die Werbeagentur dann... Ja, also sie haben beide gesagt, wir sind beide freier in unserem Tun, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen. Ne? So. Also er hat eine Marketingstrategie ausprobiert, die hat funktioniert, aber die war dem Unternehmen dann doch zu heikel oder was auch immer. Und ja, den wirtschaftlichen Aspekt wollte ich nur nochmal dabei rausstellen. Das hat nicht nur was mit Ideologie zu tun, aber die versuchen das halt noch explizit wirtschaftlich nutzbar zu machen. Ich kam ein Shitstorm zu, der tatsächlich zum Ziel hatte, dein Leben komplett zu zerstören. Also das war ein episches Ausmaß. Ja, aus dem Nichts. Er hat überhaupt nichts getan. Indem du dich da. Und was heißt hier auch sein Leben zerstören? Das ist auch wieder völliger Quatsch. Also die Leute wollten, dass er aufhört, Leute wie Tichy oder ach gut, in eine Ecke mit Rechten zu stellen. Ja. Ja, befunden hast. Was genau ist da passiert? Wie organisiert war das? Nee, das ist eine komplexe Frage, die ich, glaube ich, von Tag zu Tag, wir reden ja über 2 Wochen in meinem Leben, die am Ende mein Ausscheiden bei meinem ehemaligen Arbeitgeber bedeutet haben, die am Ende auch Morddrohungen bedeutet haben. Und wir haben am Ende mal von Freunden Analyseergebnisse aus meinem Shitstorm mal ausgewertet und da kam man schon zum Ergebnis, dass das eben nicht das Ergebnis von einer berechtigten oder unberechtigten Empörung ist aufgrund eines Satzes, den ich gesagt habe oder den ich nicht gesagt habe, sondern da waren schon sehr organisierte digitale Wellen dahinter. Was heißt das? Wie haben die sich organisiert? Also, digitale Wellen, also ich finde es immer ganz interessant. Guck mal, ich bin im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ich habe es geschafft, zu Hunderttausenden Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Und jetzt kommt auch negative Aufmerksamkeit und das ist jetzt plötzlich organisiert. So. Also niemand beschwert sich darüber, dass er plötzlich eine hohe Reichweite hat, aber jeder sagt dann darüber, oh, da war jetzt irgendwas Negatives mit dabei. Also, ich verstehe auch nicht ganz, was er meint mit organisiert. Was glaubt er, wie soziale Medien gerade funktionieren? Die sind genau dazu da, Gerald, um die Leute zu organisieren sozusagen. Die organisieren sich zum Beispiel in Interessengruppen. Und dann, wenn da einer sagt, hier guck mal, der redet scheiße über Tichy oder ach gut oder was weiß ich wen, dann verbreitet sich das wie ein Stein, den man ins Wasser wirft. Das musst du dir ganz einfach vorstellen, Gerald. Dann verbreitet sich das und das hat nichts mit Organisation zu tun, außer dass die Leute vorher schon organisiert waren, in dem Sinne, dass sie gleichgesinnte Gruppen in sozialen Netzwerken. Und vor allem, du kannst dir doch nicht einreden, dass du eine Kampagne machst, wo du neuen Medienseiten das Geld abgräbst und die Sponsoren anschreibst und dann keine Aufmerksamkeit auf dich lenkst, die auch negativ ist. Ich meine, wir haben doch hier auch schon Morddrohungen bekommen. Und wir sind publik klein. Also weißt du, ich meine Fresse, Alter. So, wie er dann da hockt. Oh mein Gott, mein Leben wurde zerstört. Ja, bestimmt. So. Ja, und vor allen Dingen, ja, er hat ja nichts angestellt, ne? Ja, so. Weißt du, ich führe eine Kampagne, um kleine Firmen kaputt zu machen. Oh mein Gott, irgendwelche Leute sind jetzt gepisst auf mich. Wie konnte das nur passieren? Nichts hat mit nichts was zu tun, weil Gründe. Und ich gucke jetzt mal ganz unschuldig in die Kamera. Also. Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Hast du davon schon mal gehört? Also wir haben mehrere rechte Gruppierungen tracken können, die infolge von Publikationen mich zum Ziel hatten. Das heißt, auf meinen Arbeitgeber stürmten wochenlang E-Mails ein, jede einzelne Facebook-Seite wurde mit Kommentaren überflutet. Ich bekam jeden Tag irgendwas zwischen 1 und 3 Artikeln über mich. Es gab Fake-Accounts von mir, es gab gefotoshoppte Tweets von mir, es gab alles Mögliche. Und das macht man halt dann über Wochen hinweg, bis dann die ersten Morddrohungen auch passieren. Und das heißt dann, wenn man ein bisschen genauer guckt und sich auch seinen Twitter-Account anschaut, sieht man auch, dass dann plötzlich gewisse Gruppierungen verstärkt auftreten. Ich nenne sie einfach jetzt mal so. Und am nächsten Tag gibt es andere Gruppierungen, die verstärkt auftreten. Und wenn man dann später nochmal von einem befreundeten Menschen die Analyseergebnisse sich nochmal im Detail anguckt, mit Leuten, die was davon verstehen, dann merkt man schon, dass das jetzt nicht eine zufällige Aufregung von ein paar Menschen. Ja, und da hast du die Analyseergebnisse genommen, wo ja genau drinsteht, wer das alles gemacht hat, und bist mit den Morddrohungen und Analyseergebnissen zur Polizei gegangen. Richtig? Nein. Also. Das Ding ist auch immer, Morddrohungen erhalten und Personenschutz erhalten sind halt auch 2 Paar Stiefel. Weil im Internet wird halt auch viel Bullshit geschrieben einfach. Also wenn er dann sagt, ja, er hat Personenschutz, dann ist es was anderes, wenn die Polizei das tatsächlich für eine echte Drohung hält. Also, naja, er ist ja damit nicht zur Polizei gegangen, das meine ich ja gerade damit. Ja, also das hier wirklich aufrichtig und ernst zu nehmen, was der Herr von sich gibt, also ich meine, der ist nicht so doof, dass er sagt so, oh, sie haben ja auf jede einzelne Facebook-Seite einen Kommentar geschrieben oder sowas wie, oh, die haben mehrere Profile mit falsche Profile mit meinem Namen gemacht oder so. Der weiß das alles. Das sagt er halt extra für Leute, die keine Ahnung haben, damit die sagen, oh Gott, der Arme. Der weiß halt genau, was er sagen muss, dass sich irgendwelche Normies nichts drunter vorstellen können. Ich finde es auch nett, wie er damit noch zwischen rein mogelt, dass es auch Artikel über ihn gab. Ja, drei Einträge, drei Artikel pro Tag, was auch nicht wirklich viel ist. Ja, es gab bestimmt mehr als drei Artikel pro Tag, aber wie gesagt, der ist da halt nicht aufrichtig, der weiß das alle schon selber. Ja, der macht das ja beruflich. Ja, deswegen weiß der, wovon er redet, aber er weiß halt auch, wie er sich ausdrücken muss, dass er den maximalen Effekt erzielt. Er redet ja, das Einzige, was er hier macht, er stilisiert sich ja als Opfer. Was anderes ist ja nicht seine Aufgabe und der wird ja gerecht. Und was seine Analysetruppe angeht, weiß ich ziemlich, glaube ich, ziemlich genau zu wissen, wer da dahinter steckt. Wie heißt dieser Luca? Luca Hammer. Luca Hammer, genau, der diese ganzen Analysen aus der Republika Blase ja auch macht. Ich wette, der steht dahinter und der sieht ja auch überall Verbindungen. Und wenn da noch so zwei, drei dabei waren, das Blöde ist ja, in dieser Bubble herrscht ja auch dieses Ding vor, wir wissen, was wir finden wollen in den Daten. Und das suchen wir dann. Ja. Und wenn jetzt dann hier der einmal einen Tweet von dem geliked hat, ist es völlig klar, dass das eine organisierte Verbindung zwischen den zwei Bubbles ist, über die das Harassment koordiniert worden ist gegen ihn oder irgend so ein Blödsinn. Ja, eben, das ist genau der gleiche Kram wie damals mit diesem Blogbot von der wie ist die Tante nochmal? Randy Harper. Randy Harper, ja. Das war ja auch so ein Wer folgt wem Ding. Und das neue Zeug ist auch so ein Wer folgt wem Ding. Wenn sie dann irgendwie ihre Knotenpunkten da arbiträr irgendwie ausgemacht haben, die dann irgendwie das Rechtsnazitum irgendwie darstellen, dann ja, dann haben sie halt auch ihre komischen Verbindungen dann da. Und wenn ich das richtig verstehe, war das jetzt mit der Böhmermann-Sache ja genauso. Also das sind so Leute wie der Dusan Wegner und so da ja auch quasi reingekommen sind, weil halt entsprechend viele Leute, die mit dem Reconquista-Server irgendwie zu tun haben, denen halt folgen. Ja, und der Duschan, der ist ja, also auf jeden Fall konservativ, aber der Duschan, der war doch auch, glaube ich, bei der SPD irgendwie Marketing-Heini. Das wäre mir neu. Ja, der hat ein Buch geschrieben, wo er das erwähnt. Okay. Der war unter Schröder hat der Marketing-Kram mitgeholfen. Das Presse-Heini irgendwas, also. Ja, mag sein. Menschen war. Neben Gerald sitzt Kübra Gümüşay. Wenn ich es immer noch nicht richtig ausgesprochen habe, musst du mir noch mal helfen. Gümüşay. Gümüşay. Es heißt Silberner Mond. Silbermond. Kübra hat eine Kolumne für die Taz geschrieben, das Tuch. Du hast 2013 unter dem Hashtag Schau hin auf Alltagsrassismus aufmerksam gemacht, nach den Vorfällen in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 hast du unter dem Hashtag ausnahmslos versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass man feministische Positionen nicht für rassistische Zwecke missbrauchen sollten. 2016 hast du auch schon mal hier gesessen und einen Vortrag gehalten mit dem Titel Organisierte Liebe und du hast wahnsinnig eindringlich dazu aufgerufen, dass wir alle, die nach der Definition von Sascha Lobo gestern Abend, alle, die nicht extreme Gesellschaft, dass wir lauter sein müssen, dass wir Liebe besser organisieren müssen. Also in den Vortrag kann ich mich noch genau erinnern, weil da saß ich nämlich im Publikum. Okay. Und dann hat sie davon geredet, dass sie Angst hat und dass es nicht mehr in Ordnung ist und dass sie sich nicht mehr auf die Straße traut und dass man jetzt Liebe organisieren muss. Hashtag organisierte Liebe. Ja, und genau, kümmert euch drum. Ja, es war ganz widerlich, dieses Zeug da, wie sie da irgendwie halb in Nöhe hinter irgendwie gestanden hat, ja. Und dann stand ich danach so in einem Raum noch drin und dann die Leute sind so aufgestanden, haben sich unterhalten. Ich kann mich noch genau erinnern, da waren dann so zwei junge Mädels, die waren vielleicht so, keine Ahnung, 23, 22. Die meinten dann so, was ein toller Vortrag, das hat so viel Sinn gemacht, ah, so ein guter Vortrag. Und ich dachte mir so, da war nichts von Substanz. Man weiß weder, was organisiert die Liebe jetzt wirklich machen möchte, noch wo es hingeht. Das die einzigste Aussage war, echt, trau mich nicht mehr auf die Straße, wir müssen jetzt was machen. Ja, genau, so. Stellt euch politisch auf meine Seite, weil ich bin in Gefahr. Aber wir dürfen natürlich diesen ganzen Kram, das sind die Rechten, die uns einreden wollen, es ist alles gefährlich und so und dann irgendwie wollen, dass irgendwelche Gesetze erlassen werden oder so, die sind das. Aber wir dürfen auch hier Ausnahmslos hier, wir dürfen die Silvesternacht nicht instrumentalisieren, es sei denn, wir wollen die Änderung am Sexualstrafrecht, die eigentlich gescheitert ist, wieder auf den Tisch packen, dann lass das mal alles instrumentalisieren. Das Ding ist auch, ich traue mich nicht mehr auf die Straße. Da helfen zwei Dinge. Grundkurs in Statistik und dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit angucken, wie hoch die Möglichkeit ist, dass du Opfer von irgendeiner Straftat wirst oder zum Psychiater gehen. Deutschland, du redest von Straftaten, Abel, die Frau redet von Mikroaggressionen. Ja. Wie Pfeile treffen jeden Tag. Also das darfst du halt auch nicht vergessen. Ja, aber ich meine, einfach nur als politische Forderung, die Straße ist nicht mehr sicher. Ja, aber ist nicht das, was Böhmermann da jetzt gerade vom Leder gezogen hat, genau das, was Kübra vielleicht vorgeschwebt hat? Ja, dass die Leute einen Haufen hirnlose Idioten rumlaufen und immer Liebe rufen, ohne zu wissen, garantiert, was das Wort überhaupt bedeutet? Ja, mit Sicherheit, klar. Aber ja, wenn man ihren Lebensstil nicht mag, dann ist das halt Hass. Und dann muss man das ändern, damit man das dann mag. Und da jeder applaudiert und sagt, ja, das hast du gut gemacht, uns hier einen Vortrag drüber gehalten. Was hat sich für dich in den vergangenen 2 Jahren geändert oder getan? Also ich war so ein bisschen entsetzt und das habe ich letztes Jahr, als ich dann auch noch sozusagen den Nachdreher vortragen durfte, versucht zu vermitteln. Ich war entsetzt, wie hilflos unsere Gesamtgesellschaft auf diesen Hass reagiert hat, auf dieses Organisierte vor allem reagiert hat, weil für mich war, man bekommt ja sozusagen immer sehr viel Kritik an muslimische Gruppierungen, an Türkeistämmige, an Menschen mit Migrationshintergrund und von uns wird ja extrem viel immer gefordert und dann versucht man sozusagen mit den wenigen Mitteln, die man hat, möglichst irgendwie gut und konstruktiv auf Dinge zu reagieren. Und dann war da für mich die Mehrheitsgesellschaft, die jetzt irgendwie relativ offensichtlich organisierte Gruppierungen hatte, die versuchten, Einfluss auf die Meinungsbildung meint sie Parteien? Organisierte Gruppen, die Einfluss auf die Meinungsbildung nehmen? Oder meint sie Medien? Wovon redest du? Sie meint das, was sie gefordert hat, nur natürlich angeblich von Leuten, von denen sie das halt nicht gut findet. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie Liebe anders auszudrücken unter Leuten, die ähnliche Gedanken haben, Kübra. Hast du da schon mal irgendwie drüber nachgedacht? Ja. Also ich glaube, sie beschäftigt sich eher mit der Warenförmigkeit der Kulturgüter. Ja, glaube ich auch. Und man müsste auf jeden Fall Allah lieben. Alle anderen braucht man eigentlich nicht lieben. Einer von den höher, weiter erfolgreicheren Thinktanks, der den Erdogan berät, der geht davon aus, also Sadat heißt der geht davon aus, dass die UN eine Verschwörung der Juden über Israel ist, um die Welt zu unterwerfen. Und der geht davon aus, dass die USA keinerlei eigenständige Außenpolitik machen und eine Puppe von Israel sind. Der berät den Erdogan. Und irgendwie so, einfach so geschichtshistorisch ist irgendwie dann so dieses Erdogan-Ding und Türkei und türkischstämmig halt irgendwie zurzeit irgendwie ein bisschen anbelastet, weil im Grunde der Erdogan versucht, Dinge nachzuspielen, die wir schon mal hatten. Und das kann natürlich auch nervig sein, wenn man dann in der Gruppe ist und sich so eine Kritik anhört, aber da bahnt sich halt irgendwie nichts Gutes gerade an. Und dann hört man halt auch negative Dinge. Das ist wie, wenn sich ein Deutscher 1950 hinstellt und sagt, oh, da wird aber viel gewettert gegen den deutschen Michel. Also ich finde es immer so interessant, so auch im Hintergrund von den ganzen IS-Terroranschlägen. So. Ja, der Durchschnittsmuslim hat damit jetzt nicht so viel zu tun, aber es kommt halt aus einer Gruppe. So. Und natürlich ist es nicht toll, wenn man sich dann dumme Sprüche anhören lassen muss, aber das Ding ist halt, ich höre mir doch auch dumme Sprüche wegen der deutschen Vergangenheit an. Was ist dein Problem? Warum kannst du dir nicht dumme Sprüche über aktuelle Taten anhören? So, warum bist du davon ausgenommen? So, oder warum willst du dich ausnehmen lassen? Also, zumal wir ja auch alle wissen, dass uns irgendwie jeder zweite mit Wahlrechte der Türkei, der uns hier begegnet, dass der halt für einen komischen Mann mit Schnurrbart gestimmt hat. Das macht einen nicht gerade irgendwie lockerer im Umgang. Ist halt so, Küper. Aber das haben die Leute entschieden, die für den komischen Mann mit dem Schnurrbart gestimmt haben. Nicht wir. Ja, aber das ist doch nur, weil wir denen nicht genug entgegenkommen, weil die doch so gekränkt sind und so. Und dann müssen sie den halt wählen. So. Ich habe des Öfteren schon den guten Heiner Geißler zitiert. Der Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. Kein Appeasement mit verrückten Schnurrbartträgern. So, das Wort habe ich gesucht und war entsetzt, wie eine Mehrheitsgesellschaft, die ja unheimlich viele Ressourcen hat, ja, irgendwie unheimlich viel Wissen, finanzielle Ressourcen, humane Ressourcen, also die gesamte Gesellschaft so hilflos scheinbar war gegenüber dieser Entwicklung. Und das hat mich unheimlich schockiert, weil ich halt diese Entwicklung von muslimischen Communities kenne, die in so einer reaktiven Haltung dann waren über Jahre, fast jetzt Jahrzehnte, die so nur noch reaktiv diskutiert haben, in so einer Verteidigungshaltung waren. Und genau das Gleiche, diese gleichen Mechanismen und Dynamiken habe ich in der Mehrheitsgesellschaft beobachtet und war wirklich entsetzt und auch enttäuscht über die Art und Weise, wie darauf reagiert worden ist. Und für mich hat sich der Hass insofern in den letzten Jahren verändert, als dass er viel klüger geworden ist. Also er ist vielleicht leiser geworden in einigen Punkten, aber er ist vor allem, hat, finde ich, diejenigen, die diese Debatten orchestrieren, die diese Shitstürme orchestrieren, die haben die Macht von euch erkannt, also dem Publikum. Ja, es ist nicht umgekehrt. Es ist nicht umgekehrt. Ne, Leute, es ist nicht auf gar keinen Fall umgekehrt. Und deswegen haben wir auch komische Löschlicht-Doku und so ein Zeug, dass man da dann probiert, die Leute da irgendwie alle als Unmenschen irgendwie hinzustellen, die einen kritisiert haben und so. Ja, ganz genau. Vorher ging es darum, dass Gerald aufhört zu arbeiten und Hannes und wir alle, dass wir irgendwie aufhören zu existieren, dass wir aufhören zu sprechen, dass wir aufhören zu schreiben. Ja, genau. Die Leute sind eines Tages aufgewacht und haben sich gedacht, der Gerald Hensel, der muss jetzt entlassen werden. Aufhören, auf bestimmte Missstände aufmerksam zu machen. Und jetzt geht es nur noch um das Publikum, wo es darum geht, die Wahrnehmung des Publikums zu verändern. Und inzwischen bin ich auch teilweise total frustriert, wenn dann Leute mich fragen, ja Kübra, was macht der Hass mit dir? Ich so, ja, darüber kann man ruhig sprechen, wenn wir aber vor allem darüber sprechen, was macht es mit denjenigen, die dem Hass zuschauen? Und das halte ich für die gewaltigste Entwicklung in den letzten 3 Jahren. Eine absolut vernachlässigte Beobachtung, eine Entwicklung, die immens und dramatisch ist, die aber einfach stillschweigend hingenommen wird. Ich bin ein Opfer, werdet bitte meine Privatarmee. Dass es okay ist, dass heutzutage Menschen sich verteidigen müssen, weil sie in der Geflüchtetenhilfe engagiert sind und nicht diejenigen, die ihre Hilfe verweigern. Also. Also ich möchte da, also, das wird immer in den Raum hingestellt und ich muss sagen, ich sehe einfach nicht so viel Hass gegen Flüchtlingshelfer. Eher Mitleid und eher so, ach, die Armen, die werden ausgenutzt oder so. Es geht meistens eher in die Richtung. Das ist doch schon Hass. Also ich meine, es gibt natürlich die Ausnahmen halt, ich sage jetzt mal das, was in Anführungszeichen als Bahnhofsklatscher betituliert wird. Ich denke mal, da weiß jeder, was damit gemeint ist. Aber ansonsten schlägt Flüchtlingshelfern doch nicht wirklich einen Hass entgegen. Da hätte ich gerne mal ein paar Beispiele für. So. Mitleid kann auch Hass sein. Das geht genau in die Richtung von dem, was Hannes gesagt hat. Ne? Es geht viel mehr um das große Ganze. Es geht viel mehr um die Demokratie als vielleicht noch vor 2 Jahren. Ja, die Trolle. Es geht um das große Ganze. Was bedeutet das? Es geht um das kleine Detailreiche. Es geht um die Form der Bewegung, die wir gerade haben. Es geht um die Übereinkunft der Menschen, die wir gerade hier sind. Weißt du, so Zivilgesellschaft. Senilgesellschaft, sage ich. Nein, es ist dieses. Es ist ungreifbar, es geht um das große Demokratie, jetzt wird's wichtig, die Trolle organisieren sich, hohle Phrasen bis zum geht nicht mehr, keine Substanz, keinerlei Aussagen, die irgendwie man mit einer Quelle verzieren könnte, sondern einfach nur so Gedusel in den Raum hinein, ohne Substanz. So, die Größe der Trollaktionen wird intensiver und meine Fresse, Alter. Vorhin hat die Dame ja auch gesagt, dass alle Leute denen das Wort verbieten wollen und die wollen die Existenz von den Leuten zerstören. Und auch wenn sich sehr viel Kritik immer gegen die Leute richtet, richtet sich die Kritik ja in erster Linie gegen diese Leute, weil die aus öffentlichen Fördergeldern oder von irgendwelchen Verlagshäusern ja dafür bezahlt werden, diese Meinung zu äußern. Und das stößt den Leuten ja eher negativ auf. Jeder darf ja privat seine Meinung sagen, aber dann noch dafür bezahlt zu werden und dann in vielen Fällen auch noch unehrlich zu sein und die Moralität einfach nur benutzen, um entweder sich als Opfer darzustellen und Mitleid irgendwie von unwissenden Leuten zu akquirieren oder einfach nur von sympathischen Leuten, ja. Also viele Leute haben ja einfach keine Ahnung, wie das Internet funktioniert, und wenn die hören so, oh Gott, da hat jemand einen Twitter-Account gemacht mit dem gleichen Bild und mit dem gleichen Namen, das ist ja ganz schlimm und so. Deswegen benutzen die auch so eine platte Sprache. Also das Zielpublikum von den Leuten sind auf jeden Fall irgendwelche Budgetentscheidungsträger, die weitere Projekte finanzieren sollen und nicht irgendwelche aufgeklärten Leute. Das sind so riesige Werbeveranstaltungen. Wir sind schlauer geworden. Franziska von Kempis ist Journalistin, arbeitet bei T-Online. Und du engagierst dich im Netz auch als die besorgte Bürgerin und hast da dich auch mit dem Thema Fake News beschäftigt, also hast da Videos gemacht und mal erklärt, warum die Deutschland keine GmbH ist zum Beispiel. Du hast aber auch zuletzt, glaube ich, ein Video gemacht, das hieß Was sage ich, wenn? Aus der Beobachtung heraus, dass die schweigende Mehrheit, von der wir ja auch immer sprechen, manchmal gar nicht weiß, was sie sagen sollen. Also was sage ich denn, wenn ich angegriffen werde, wenn jemand sagt, du musst doch nur mal richtig durchgebumst werden und so weiter. Darf man das hier sagen? Zu spät. Tja, was sage ich denn dann? Oh Mann, ey. Internet steht's ja auch. Franziska, du engagierst dich ja auch schon lange oder du beschäftigst dich auch schon lange mit dem Thema. Glaubst du auch, dass es tatsächlich mehr um Demokratie geht als vor 2 Jahren, wenn wir über Hass sprechen? Das, was ich erlebe auf meiner Facebook-Seite unter den Videos, auch unter den Videos von anderen Menschen, die sich mit politischen, gesellschaftlichen Franziska, Themen erleben. Nimm mal dein Mikro. So, lauter. Jetzt geht's. Also was ich tatsächlich aber auch schon seit 2 Jahren sehe, ist auch dieser Drang, nicht mehr, immer weniger die Person im Video direkt anzugreifen, sondern immer mehr die Kontrolle. Was ist falsch in diesem Bild? Journalistin, Aktivistin, Videomacherin, meine Fresse. Journalist und Aktivist, danke fürs Gespräch. Mhm, ja. So. Und sie ist die Chefin der Redaktion von der Videosparte von t-online.de. Also ist dann ihr Journalist und Videomacher dann doppelt gemoppelt. Ja, wunderbar. So, aber einfach nur Journalistin, Aktivistin. Danke, danke fürs Gespräch von Kempis, mein Adel. Ich folge dir. Über die Kommentare zu ergreifen. Es wird immer weniger punktiert. Also auch auf meine letzten Videos gab es dann ganz schnell oft ein Gegenvideo oder ein Gegenstatement. Diese Statements sind so lang. Mit so viel Theorie ohne drin, Komma. Die man ja ohne so Komma. Viel Theorie drin. Da hat sich jemand mit meiner Arbeit beschäftigt. Das ist Hass. Versteht ihr das nicht? Auch erstmal widerlegen muss. Es geht nicht mehr darum, Hauptsache runterschreiben, Hauptsache mich zum Beispiel zu diskreditieren oder andere Menschen in meinen Videos, sondern es geht darum, knallhart zu sagen, egal was in diesem Video steht, die Oberhoheit über das, was richtig und falsch ist, haben das wir hier. Halt ey, sie macht halt Videos mit den Datteltätern, Alter. Das, ja. Ja, und ich meine, man kann es dir nicht recht machen. Also das ist wortwörtlich das, was wir hier gerade haben. So nach dem Motto, oh, jetzt beschwere ich mich mal eine Runde. Ja, was fällt mir dazu ein jetzt zu dem Thema? Ja, dazu fällt mir ein, ja, die Leute machen mich überhaupt gar nicht mehr fertig. Die beleidigen mich hier überhaupt nicht mehr. Die schreiben mir irgendwie, was bei mir irgendwie verkehrt ist und so. Und da geht es nur darum, irgendwie zu sagen, nein, sie haben Unrecht. Und das ist dann wieder Hass. Ja, und die kommen mit Theorie, das muss man erstmal verstehen. Hm? Also das Format, mit dem die groß geworden ist, das hat sich halt auch wirklich an low-hanging fruit, irgendwelche wirklichen komischen verschwörungstheoretischen Kreise gewandt. Ja, und da, das hat sie halt als ihre Plattform genutzt. Die hat da halt ins Wespennest reingestochen. Ja, und wenn man so Themen wie die BRD, GmbH oder sowas erst mal aufmacht, dann gibt es da auf jeden Fall eine Reaktion. Und dass die Reaktion dann nicht so ganz objektiv ist, ist auch klar. Und ja, die hat auch ihren Weg gefunden, damit Geld zu machen. Ne, Chefin von der Videoabteilung ist sie jetzt geworden im Januar. Also, ne, läuft. In den Kommentaren. Und also, dann bin ich auf dieses Hornissennest zugelaufen und habe da reingestochen. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Nein. Also, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die sind da rausgekommen, die haben mich attackiert. Ja? Och Mann, ey. Versteh doch, seid ihr zu doof, um Menschen zu verstehen oder um gesellschaftliche Dynamik zu verstehen? Die Leute, die über das Budget entscheiden, sind es anscheinend leider. Und deswegen geht es am Ende des Tages natürlich um die Demokratie und es geht um eine gesellschaftliche Meinung, die vorgegaukelt wird, die so aber, hoffe ich jedenfalls, nicht überall vorhanden ist. Also du machst irgendwelche Sachen und dann schreiben die Leute lang und breit, was damit nicht stimmt. Und das ist eine Gefahr für die Demokratie, weil es eine Meinung vorspiegelt, die hoffentlich nicht vorhanden ist. Ja, sehr gut. Ja, vor allem, also es wird hier ständig von irgendwelchen Geistern geredet. Es geht ein Gespenst um in Europa. Es ist dieses und jenes und das. Und eventuell könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Meinung der Leute gar nicht so ist, wie ich glaube, dass sie ist, weil sie in den Medien, also mir wird schon ganz schwindelig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier rede, oder was? Auf ihrem Twitter-Profil steht halt in der Beschreibung noch Feministin mit drin, die besorgte Bürgerin, der Schattenmacher oder Sally hat mehr Aufrufe auf dem Kanal, aber der German Marshall Fund und Extra 3 und Netzpiloten und NTV folgt dir. Und Korrektiv. Gehirne, Alter. Ich liebe die deutsche Medienlandschaft und die Aktivisten-Clique. Ich find's ja, klasse. Sie gilt deswegen auch als Feministin, weil sie einmal die Kampagne Hashtag Pass auf gestartet hat anscheinend. Und da ging es um, da hat sie halt so eine Kampagne gestartet, wo sie gesagt hat, okay, das sind die Sätze, die Männer jetzt nicht mehr zu Frauen sagen dürfen. Zum Beispiel? Ja, ich möchte mir das Video jetzt nicht angucken. Du hast Unrecht. Ich hab's nicht mehr im Ja, also ich habe irgendwo mal gelesen, dass du nicht entlassen werden darfst für den Satz, jawohl, mein Führer, auf der Arbeit. Ja, den hat einer gesagt und er wurde verklagt und er wurde nicht entlassen nach Arbeitsgericht. Ja, also die haben ein Video gemacht und haben mehrere Sätze gesagt, 22 verschiedene Akteurinnen waren es wohl, sorry, ich habe mich falsch erinnert, die jeweils halt Sätze, ein oder mehreren Sätze gesagt haben, die sie nicht mehr hören wollen. Es ist in der Regel halt irgendwelche Anmachsprüche oder ja, sexuell herabwertende Sachen oder halt typische, keine Ahnung, Catcalling, sage ich jetzt mal. Und das ist dann halt auf Facebook anscheinend, haben sich andere Zehntausende daran beteiligt und Ja, kennt ihr das reicht, nicht? Um in seinen Lebenslauf Feministin schreiben zu können. Aber gut, vielleicht. Kennt ihr das nicht auf Arbeit, weißt du, kommst rein und dann sitzt da die Sekretärin da und sagst, halt die Fresse, du Schlampe. So. Ich mach das immer, also generell, das ist weit verbreitet. Hashtag Unterdrückung. Ja, und vor allem stell dir das mal mit vertauschten Rollen vor. Stell dir mal vor, da würden irgendwelche Leute sagen, so, ja, hier, jetzt, liebe Männer, schreibt mal, was ihr nicht mehr hören wollt. Ich bin nicht an die interessiert, will ich nicht mehr hören, diesen Satz. Gesetzlich verbieten, bitte. Ja, was ich nicht mehr hören will, ist fucking Wage Gap, Alter. Bei mir auf Arbeit arbeiten alle Frauen, die in der Firma arbeiten, nicht Vollzeit. Und ich höre in den Medien die ganze Zeit Wage Gap. Und ich sitze Vollzeit da und denke mir, ja, es ist Unterdrückung, dass ich mehr Geld bekomme. Ja, genau zu dem Thema gab es auch einen wunderbaren Beitrag bei der Republika, den wir uns aber an einem anderen Tag nochmal anschauen werden. Und das sehe ich schon und das wird prägnanter, das wird klarer und das wird aber auch deswegen prägnanter, was du in meinem Eingangsstatement schon so schön gesagt hast, weil ich glaube, dass es an Mitstreitern fehlt, weil ich mich über jeden freue, der hier auf dem Podium sitzt und über jeden freue, der hier sitzt und sich das anhört und vielleicht auch selber die ganze Zeit was macht und in Kommentaren unterwegs ist, aber weil ich in den letzten 2 Jahren eine Tendenz schon sehe, dass immer wieder dieselben Menschen in solchen Räumen sitzen. Und ich finde das großartig. Ich finde, das führt auch sehr dazu, dass man gerne da sitzt und auch sich gerne mit Menschen unterhält. Aber ich glaube, dass wir, um wegzukommen von den letzten 2 Jahren, in die nächsten 2 Jahre ganz drauf achten müssen, dass wir mehr werden, dass wir mehr auf Masse gehen, damit man diese Oberhoheit zurückbekommt. Habe ich nicht gerade eben erklärt bekommen, dass das total böse ist, wenn man irgendwie versucht, Masse zu machen und die Oberhoheit zu gewinnen? Ja, irgendwie zu suggerieren, dass man irgendwie die Mehrheit ist. So einen komischen Kram. Guck mal, wie sie alle so nett, guck mal, wie Kümer denkt so, ja, Alter, hast du einen rausgehauen? Und sie denkt sich, ja, habe ich einen rausgehauen. Und er denkt sich, oh, hätte ich mal so einen coolen Spruch rausgehauen. Ja, hätte ich auch Applaus bekommen. Oh Mann, ey. Sehr gut. Er kaut auch noch Kaugummi, da ganz cool. Der Kaugummi denkt sich auch so, ich bin hier. Das ist etwas, das ist eigentlich auch dein Thema, Hannes. Wir haben gestern telefoniert, weil wir eigentlich das Panel vorbereiten wollten. Und dann sind wir aber ins Plaudern geraten und haben tatsächlich über genau dieses Thema gesprochen und haben darüber, du hast auch gesagt, so jeder muss mitreden, so man muss darauf achten, dass bestimmte Meinungen nicht irgendwie als vertretbar angesehen werden, dass sich solche Leute nicht plötzlich für die... Geil, jeder muss mitreden, man darf nicht, dass alle irgendwie mitreden dürfen, was? Gehirnkrebs. Jeder soll mitreden dürfen, aber die sollen alle die Meinung haben, die ich politisch richtig finde. Weil wenn die was sagen, mit dem ich nicht übereinstimme, ist das falsch. Ja, genau. Aber redet bitte alle mit und informiert euch, klärt auf euch auf, was ich für richtig erachte. Ja, weil bei 5 Minuten Hass soll jeder mitreden dürfen. Ja. mitreden dürfen. Ja, ganz fantastisch auf jeden Fall. Und was eben auch bei der Tante immer dieses bla bla bla bla und dann immer diese bestimmten Artikel, das und so weiter und so fort. Ne? Also, welches das? Worum geht's? Wovon reden wir hier? Demokratie oder was? Demokratieleben. Der Hass in seiner Totalen und die Demokratie in ihrer Präsenz in der Mehrheitsgesellschaft und mit dem Pluralismus, weil das ist neues Land und Hashtag. So. Und was wir als Weltraumaffen ja während der Republika-Videos nie machen, ist unsere Zuschauer dazu aufzufordern, irgendwie Standbilder zu grabben und irgendwelche anderen Gegenstände einzufügen. Ja, aber fantasievoll, nicht billig. Ja? Also hier, ne? Sollte er auf keinen Fall machen. Schon gar nicht jetzt von dem hier. Hetzer für die Mitte der Gesellschaft halten, dass Meinungen einfach nur oder Fragen, indem man sie stellt, indem sie ausgesprochen werden, eine Legitimation bekommen. Nur vielleicht 2 Fragen dazu. Wer ist wir? Vielleicht kannst du das auch nochmal definieren. Ich habe das vorhin so aus Lobos Sicht von gestern nochmal gesagt, aber wer ist wir und wie kriegen wir denn Leute dazu, mehr mitzusprechen? Ja, wer ist wir? Also letztendlich sprechen wir ja ein bisschen aus einem gemeinschaftlichen Wertesystem. Also wir glauben an die liberale Demokratie und an Toleranz. Das sind unsere Werte und es gibt eine wachsende Gruppierung von Menschen, die diese Werte halt nicht mehr teilen und einen ethnischen Pluralismus anstreben. Und ich glaube aber, dass diese Leute nicht in der Mehrheit sind. Also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung und die Wahlergebnisse spiegeln das in der Regel auch wieder. Moment. Ja, das heißt, alle seine Kritiker sind der IB oder Ähnlichem zuzuordnen? Oder ja, wie ja, darf ich das verstehen? Klar. Dann sind das aber nicht so viele. Also, der benutzt ziemlich viele, also ich muss jetzt mal wirklich sagen, was meint er denn hier mit ethnischem Pluralismus? Nee, das ist ja so eine Floskel aus dem IB-Umfeld halt, von wegen jeder ist, es darf gern viele Kulturen geben, aber jeder halt an ihrem Ort. Ach, ist das so ein Talking Point von denen? Weil das ist mir jetzt so als Begriff auch nicht so geläufig, was es genau ist. Ethnopluralismus ist schon stehender Begriff. Also genau, er diffamiert damit im Endeffekt alle seine Kritiker als Rechtsextreme. Ja, er hat ja vor am Anfang auch gesagt, wir haben ja ein einheitliches Wertekonstrukt oder einen einheitlichen Werteraum, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist auch eine sehr nette Umschreibung auch für Filterbubble. Ja, ich meine, wenn man es ernsthaft meint, wäre es natürlich klar, wir haben eine gemeinsame Grundwerteordnung, ja, auch wir hier alle im Stream und im Chat und so und keine Ahnung, wir sind halt alle so, was weiß ich, grunddemokratisch, liberal, irgendwie veranlagt, wir wollen niemandem was Böses und... Du vielleicht. Ja gut, ich meine... Nein, Quatsch. Jeder hat so seine persönlichen Vorurteile natürlich, ja, aber... das ist ja unser Grundkonsens hier, sonst wird das ja auch gar nicht so funktionieren, wie wir hier zusammenleben. Und der spricht das hier allen Leuten ab, ja, wobei, genau wie, ihr habt ja selber gelacht, ja, er, also dass die irgendwie liberal drauf wären, ja, die sind vielleicht liberal drauf im amerikanischen Sinne, aber nicht im europäischen Sinne, sage ich jetzt mal. Ja, das spuckt aber der Wortwurzel ins Gesicht, wenn du jemand, der Meinungen verbieten will, oder ausgrenzen will, wenn der sich liberal nennt. Das ist eklig. Ja. Das ist, als würde sich die CDU christlich nennen. Oder die SPD sozial. Ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Und deswegen glaube ich noch an eine andere Mehrheit, an eine liberale Mehrheit. Und ich würde mir persönlich einfach wünschen, dass mehr dieser Menschen Grenzen ziehen, wenn sie merken, dass Grenzen überschritten werden, also Grenzen des Anstands. Ich bin so lustig, dass da steht, Annesley, CEO, Annesley. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja. Ist ja sein eigener und CEO, das ist cool. Und B, man muss Grenzen ziehen, wenn Grenzen überschritten werden. Denk da immer dran. Genau. Ja. Fangen, sich mehr zu involvieren in das politische Gespräch im Netz. Weil ich glaube, dass das wiederum unser Wertesystem ganz maßgeblich prägen würde. Wieder so ein Ding. Involviert euch mehr in das politische Netz und dann wird gesagt, das, so als ob das eine bestimmte Aussage gewesen wäre. Außerdem heißt das ja nicht, engagiert euch mehr, sondern hört euch an, was wir zu sagen haben und dann multipliziert das. Aber bitte kritiklos und keine Rückfragen, wir sind verreist. Ja, genau. Kommt mal rein in meine Facebook-Gruppe und hört auf meine Befehle. Herr Böhmermann. Ja, und ich bin nicht davon überzeugt, dass wir hier in einer selbstverständlichen liberalen Demokratie leben, sondern wir müssen die beschützen. Du hast gesagt, du... Ja, doch. Ja, da gebe ich ihm ausnahmsweise auch mal recht, aber mit der Analyse davon, wen man hier vor was beschützen muss, da sind wir, glaube ich, nicht ganz einer Meinung. Was soll das eigentlich? Hier kommt ja gar kein Schwarz-Weiß-Denken auf. Immer müsst ihr hier dem irgendwie noch so einen Happen hinwerfen. Wir brauchen klare, definierte Feindbilder. So nicht. So kommt gar kein Hass auf. Fanatismus ist wichtig. Du hast gesagt, du wünschst dir das. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Was denn? Aber wie kommen wir dahin? Welche Hebel müssen wir setzen? Wohin? Ist denn der Knopf, auf den wir jetzt drücken können? Ich glaube, sie meint dahin, dass sich mehr Leute involvieren in die Gespräche im Netz und dass sie, wie hat die andere das gemeint, fetter werden? Nee, wichtiger? Irgend sowas, ja. Um dieses Wir größer zu machen. Kybra, ich glaube, genau über diese Frage hast du dir auch ganz, ganz, ganz, ganz viel Gedanken gemacht und du hast auch im Vorgespräch gesagt, so, es geht darum, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen, sondern eigentlich geht es darum... Natürlich müsst ihr euch rechtfertigen, wie jeder andere Mensch, der politische Arbeit macht, auch. Das ist Teil der politischen Arbeit, dass man sich dafür rechtfertigt, was man tut. Wir wollen gerne Journalisten sein, wir wollen gerne Aktivisten sein, aber rechtfertigen wollen wir uns nun wirklich nicht. Also das muss ja nun nicht sein. Das ist ja voll rechtsextrem, dass man sich rechtfertigen muss, beziehungsweise das ist ja total hier... Wir linkfertigen uns, das sage ich doch. ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist ja total rassistisch, dass man sich rechtfertigen muss. Dass das wir, nehmen wir an, wir haben keinen Rassismus und keinen Sexismus und keinen Antisemitismus. Worüber wird... Da hast du nicht genickt, hast du gesehen? Everything wir dann is sexist. Reden. Everything is und das racist. Ist die eigentliche Frage für dich in dieser Thematik, richtig? Ja, die Sache ist ja, dass ich mich in diesen Diskursen über ein Jahrzehnt bewegt habe und immer super optimistisch und voller Elan und Energie dann in Diskussionen reingegangen bin, wo ich gemerkt habe, meine... Blocktasten-Kybra hat diskutiert. Erzähl doch bitte nicht so eine Scheiße. Du hast auf Veranstaltungen wie der, auf der du da gerade sitzt, vor Leuten, die klatschen, wenn du was sagst, deine Ideen vorgetragen. Du hast nie diskutiert. Du bist nie in den Infight gegangen. Vergiss es, Mädchen. Eieiei. Ich meine jetzt nicht euch, sondern diese Leute, wo ich dann war, meine Co-Panelisten hatten überhaupt kein Interesse an den Inhalten. Ich saß da mit Leuten aus der Politik zusammen, zum Beispiel einem etwas dicklichen CSU-Mann, der... Hat die denn gerade gefettshamed? Ja, hat die Frau gerade den... Oh, geiles Standbild. Hat die Frau gerade den Typen gefettshamed von der Auf Spiel? Jeden Fall, ja. Aber nee. Unglaublich. Ich war so 22 oder so und saß mit ihm auf der Bühne. Es ging irgendwie um Integration und Migration, irgendwas in Bayern. Und dann haben wir diskutiert und ich habe irgendwie gemerkt, der hört mir nicht zu. Und irgendwann habe ich realisiert, der saß da so und hat irgendwie nur mit dem Publikum gelacht und geredet. Und ich war so eine Statistin, die so mit Zahlen und Daten und Fakten und mit Informationen kam und irgendwie Besonnenheit in eine Diskussion bringen wollte. Glaube ich dir auch so. Ja, und da hat sie sich gedacht, das lasse ich mal ab jetzt. Jetzt mache ich das mal genauso wie der. Ja, also ja, ich kenne keinen Vortrag. Also ich mache mir oft und gerne Notizen, wenn ich mir einen YouTube-Stream, eine Debatte, irgendein Panel anhöre. Und ich habe bei der Kybra bisher nur Meinungsbauklötzchen mir aufschreiben können, so Sätze, die halt eine Meinung sind, die sie raushaut. Aber ich habe bisher noch nie von ihr irgendwas, was ein neutraler Fakt ist. Habe ich noch nie von ihr gehört. Ja, und vor allen Dingen auch jetzt das, was sie jetzt gerade gesagt hat. Leute, ich war da mal und da war einer, der war dick. Und ich habe dann die ganze Zeit volle Zahlen und Fakten rausgehauen. Ja, genau. Zahlen und Fakten über sein Gewicht oder was? Wo es aber eigentlich nur darum ging, es war eine Farce, es war eine Show. Es ging nicht tatsächlich um... Ja, du warst ja auch da, also es ist ja klar. Ja. Wie können wir eine bessere Integrationspolitik betreiben? Wie können wir mit Rassismus in unserer Gesellschaft umgehen? Wie können wir uns hinsetzen und listen und believen? War eine Show. Und ich habe viele solche Situationen in diesem Jahrzehnt erlebt, wo ich am Ende gemerkt habe, all die Energie, die ich und viele andere in diese Diskussion verschwenden leider, ist verpufft. Weil die Frage ist eigentlich für mich, wenn wir sagen, wir engagieren uns, in welchem Kontext engagieren wir uns? Wenn wir sagen, alle sollen mitreden, zu welchen Fragen? Hey, ich kann es nicht hören, wenn du dich politisch einbringen möchtest, dann ist es immer sehr zeitraubend und auch immer sehr frustrierend, weil man halt in einer Demokratie lebt und man nicht die Endlösung der Integrationsfrage voranbringen wird und es dann komplett umsetzt, sondern dass ein ständiger Dialog, ein ständiges Gespräch, eine ständige Debatte ist. Sozusagen sich darüber aufzuregen, dass das nicht passiert, was man selber als gut erachtet, zeigt erstmal, dass man selber inkompetent ist, weil man es nicht hinbekommt, das umzusetzen, das in die Parlamente zu tragen, was man sehen möchte. Das heißt erstmal nur, ich krieg's nicht hin, ich habe mich verausgabt und ich weiß nicht weiter. Gut, bei ihr finde ich das jetzt nicht so schlimm, aber Also ich muss dir da widersprechen, gerade im letzten Punkt, weil es ist ja tatsächlich so, diese Erfahrung kenne ich ja persönlich auch, wie frustrierend das ist. Und es ist ja aber nicht so, dass sie hier eine Minderheitenmeinung vertritt, die sie gegen irgendwelche großen Interessengruppen dauernd verteidigen und vertreten müsste. Es ist ja so, dass sie den Rückenwind von diesen Institutionen hat, wenn sie in diese Debatten reingeht. Ja, und sich deswegen jetzt selber irgendwie hier als der Underdog hinzustellen, ja, es ist halt immer weiter das gleiche Narrativ. Ja, wir sind die Kleinen, ihr müsst uns helfen. Ne? Sollen wir mitreden? Wenn wir darüber reden, gehört der Islam zu Deutschland? Gehört das Judentum zu Deutschland? Also sind das Fragen, die wir ernsthaft diskutieren wollen? Also ganz ehrlich. Ja. Egal wie viele da quatschen, es gibt Bevölkerungsteile, die möchten das erstmal diskutieren. Weil sie nämlich Angst davor haben, dass wenn wir sowas zulassen, dass dann so eine komische Religion, die noch keine Reformation oder Aufklärung hinter sich hat, die Institutionen unserer Gesellschaft beeinflusst. Und da haben wir keine Lust drauf, weil guck mal, Einigkeit und Recht und Freiheit, Kübra, Freiheit. Wir hatten hier schon Unterdrückung genug. Wir sind einfach gegen Unterdrückung und wir sehen die Leute, die kritisch diese Frage stellen, gehört der Islam zu Deutschland, die sehen den Islam als ein Unterdrückungsinstrument, als etwas Politisches an. Und das ist leider, leider, gerade auch bei Leuten, die Kontakte zu fundamentalistischen Muslimen haben, wie es bei der Frau Gümüşay ja wohl ist, da ist das verbreitet, den Islam politisch und ideologisch zu sehen. Und deswegen will ich diese Diskussion. Und die kannst du auch nicht wegdiskutieren, Kübra, nur weil du und hier der Saal dann klatscht. Glaubst du wirklich, das ist eine Zustimmung, die dich demokratisch legitimiert oder was? Wie verrückt bist du? Ja, eben. Also ich meine, dieses Ding von wegen, wir stellen uns hin und sagen, ja, das gehört ja dazu. Also nach welcher Metrik schon alleine, ne? Also was meint man damit wieder? Das ist wieder so dieses Ding, Islam so gehört zu Deutschland. Ja, und nu? Und für mich ist es deshalb viel wichtiger, darüber nachzudenken, unter welchen Fragestellungen, in welchem Kontext, unter welchen Rahmenbedingungen diskutieren wir. Genau, das legt die Dame dann fest. Worüber diskutieren wir? Mit welcher? Das legt die Dame dann auch fest. Absicht diskutieren. Und das legt die Dame dann auch fest. Sind wir nach einer Diskussion am Ende total überfordert und fühlen eine gewisse Ohnmacht vor einem abstrakten Angstszenario oder haben wir das Gefühl, wir können etwas tun, wir haben etwas besser verstanden, es gibt Dinge, die wir verändern können? Wenn ich Ohnmachtsgefühle nach einer Debatte habe, dann wird es Zeit, meine Tabletten zu nehmen. Es gibt Dinge, Abel. Also Angst vor irgendwelchen abstrakten Gebilden haben, eine Debatte führen und dann ängstlich in der Ecke hocken und sagen, oh mein Gott, was passiert hier? Ja, sorry. Das hat nichts in der Politik verloren. Da musst du darfst nicht, du darfst nicht vergessen, dass sie zur Hälfte Feministin ist und also auch an ähnliche Bedrohungen wie das Patriarchat glaubt. Ah, stimmt. Ja, und vor allen Dingen auch da wieder, ne, dieses ganze vage Gerede. Also wenn man jetzt über diesen Islamkram reden kann, dann kann man sagen, ja, okay, hier ist irgendwie das Buch und da steht dies und das drin. Und das sind da halt irgendwelche konkreten Sachen, von denen man dann reden kann. Oder man kann über ihr Kopftuch reden, was sie auf dem Kopf hat oder so. Aber das ist alles dann böse oder so, das wollen wir nicht. Wir wollen lieber über irgendwie unsere Forderungen, unseren politischen Kram, den wir jetzt hier nicht nennen, damit wir auch unseren Applaus weiterhin bekommen und uns irgendwie denken können, so, dass wir alle irgendwie hier eine Meinung haben oder so. Und da müssen wir hinkommen. Ich wünsche mir eine Diskussion und einen kritischen Blick auf die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Verhöhnung dieser ganzen Begriffe auf jeden Fall. Darf ich das nochmal ganz kurz? Einen kritischen Blick auf die Debattenkultur. Deswegen kann ich Menschen nicht leiden, die was von Debattenkultur erzählen. Ja. Weil wir reden dann über Rahmen und über Debatten und welche Positionen sind erlaubt und dann darf man diskutieren. Genau. Das ist Debattenkultur. Genau. Kurz ergänzen. Ich würde noch eine Sache dazu sagen, nämlich die Frage ist auch, wo wir diskutieren. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass in Facebook-Kommentarspalten zielorientiert diskutiert werden kann. Ist das dann eine? Wir möchten gerne wieder, dass das in Zirkel zurückgeht, die wir auch kontrollieren können. Wir brauchen dann Gremien, wir brauchen Ausschüsse und vor allem brauchen wir gut dotierte Jobs für Spezialisten wie Kübra und mich und Hensels NGO und die Tante da, die seit einem Jahr kein YouTube-Video mehr gemacht hat. Eine Forderung oder ein Wunsch, der vor allem Richtung Medien geht, also weil da werden ja vor allem noch Diskussionen geprägt und solange es noch öffentlich-rechtliche Veranstaltungen gibt, in denen darüber diskutiert werden soll, ob man heute noch Neger sagen darf. Also ist das die Richtung, in die wir gehen müssen oder wo müssen wir ansetzen, um diese Themen zu ändern? Also ich finde, es braucht definitiv das, was es bei der Endwort-Debatte da beim WDR gab, also diese krassen Reaktionen, wo wir deutlich machen, es kann nicht sein, dass wir über dieses Thema diskutieren. Das ist keine Position. Es kann nicht sein, dass wir darüber reden. Es ist keine Position. Ja. Das ist... Darum glaube ich, dass Leute mit so einem mit so einer Ideologie nicht Teil Deutschlands sein können, ja, weil sie einfach nicht verstehen, dass das bei uns anders läuft. Ja, genau, das könnte man genauso gut, könnte man sich hinstellen und sagen, hier irgendwie, dass wir irgendwie verhüllt durch die Straßen laufen oder so. Es kann nicht sein, dass wir das machen. So. Kann nicht sein. Ja. Diskussion für beendet erklärt. Nimm ab dein Kopftuch, Kübra. Also, das machen wir und auch lass nicht. Dich dabei nicht negern. Okay. Diese Reaktionen sind wichtig, um zu signalisieren, dass man, dass das sozusagen ein destruktiver Diskurs dort angefeuert wird und auch signalisiert wird, es braucht progressivere Diskurse, es braucht diese Kritik, wir müssen dieses Instrument, das wir haben im Netz. Fortschritt, Leute. Fortschritt. Wir müssen das Instrument, das wir haben im Netz, besser einsetzen. Korrektiv ist Fact-Checker. Hm. Bei Facebook. Facebook als Plattform wird runtergebasht, weil sich dort das falsche Volk trifft, um sich zu erdreisten, den Mund aufzumachen. So, was gibt es denn Besseres als Facebook? So, ist dann Twitter, also ist es dann eine Plattformkritik, es ist eine Publikumskritik. Regt man sich dann darüber auf, dass sich der Pöbel erlaubt, den Mund aufzureißen? So. Also, und dann spricht man darüber, dass man jetzt darauf einwirken muss, dass man mit Instrumenten da dran muss, dann haben wir die No-Hate-Speech-Kampagne, dann haben wir Korrektiv, so können wir dann den Diskurs beeinflussen. Meine Fresse, Alter. Republika, 1:1. Meinungskontrolle, progressiv für den Fortschritt. Ja, meine Fresse. Mit Kopftuch für den Fortschritt, ja. Ja. Dass wir Einfluss auf Medien, Einfluss auf Politik ausüben können, durch unsere Reaktion definitiv wahrnehmen. Es braucht aber auch vor allem, finde ich, wenn wir über diese Themen diskutieren, eine eigene Agenda, Themen, die wir selber pushen und sagen, wir wollen über dieses und jenes Thema sprechen und vehement über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Das heißt, meinetwegen bedingungsloses Grundeinkommen, dass man... Oder Remigration oder weiß ich nicht was. Ich meine, bei anderen Leuten ist es ohne Scheiß schon wieder das Gleiche. Bei anderen Leuten kriegt man sich drüber auf. Und teilweise würde ich auch sagen, zu Recht drüber auf. Nur ich kriege mich halt bei den Leuten da auch drüber auf. Und ja, also, ne. So ja, und vor so allem, und so wo kommt so jetzt eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen her? So, Zivilcourage im Netz, der Hass obsiegt. Ja, jetzt lass erstmal allen Leuten Geld geben, damit die den ganzen Tag Scheiße posten können. Ich, ja. Keine Ahnung, so. Wie hängt das miteinander zusammen? So? Ja, weil die Leute Democracy Officers sind das dann. Die kriegen dann Geld dafür, dass sie da ja. Democracy Officers ja. sind und Amazon. Die Gesellschaft zusammenhalten. Leute, die sich dafür interessiert haben, kaufen auch dies. So ist das. Einfach nur. Man sagt, wir wollen über dieses Thema jetzt aktiv diskutieren und das tun wir alle, auch wenn jetzt Jens Spahn wieder irgendein Bullshit verzapft hat. Wir müssen nicht, bloß weil er irgendwas labert, stundenlang dann darüber reden, dass er etwas gelabert hat und warum das vielleicht nicht so schlau war, weil ich glaube, da sind wir alle uns inzwischen einig. Ich erinnere mich an die 8. Klasse, da hat einer gelabert, darauf müssen wir jetzt nicht drüber labern, also reden Leute in der 8. Klasse, meine Fresse, Alter. Ja. Pusht ihn bitte nicht mehr, kommentiert das nicht. Ja, bitte nur in der eigenen Echokammer und vor neuen Gläubigen sprechen. Ansonsten mit der Gegenseite keine Kompromisse, keine Diskussion. Ergreift sie. So hört sich das an. Und eine Sache noch, die mir wichtig ist. Ich finde auch nicht, also häufig, wenn ich das sage, kommt dann als Rückmeldung, ja, aber Kübra, das sind ja wichtige Themen, über die muss man sprechen. Ich so, ja, definitiv, man kann über alle Themen der Welt sprechen, über alles reden, wirklich alles. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Für mich ist die Frage, reden wir über diese Themen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene oder erklären wir es einer einzelnen Person? Ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand fragt, ob ich mit Kopftuch dusche. Ich muss aber die Frage nicht auf einer Talkshow-Sendung beantworten. Und ich finde, da brauchen wir einfach... müssen wir Qualitäten und Mechanismen entwickeln. Sabedi, brabedi, brab. Also ich habe gerade genug Beispiele genannt für Sachen, die nicht gehen, die man nicht zu diskutieren hat und so. Und jetzt ist plötzlich alles diskussionswürdig, oder wie? Also sowas darf sie nicht bei einer Talkshow gefragt werden, aber es ist gut genug, dass sie es selber bei einem Talk aufbringen. Und ich meine jetzt mal ernsthaft, wer hat so eine Frage gestellt? Ein Kind oder was? Und duschst du auch? Nimmst du das ab zum Duschen? Ich meine, was? Ich meine, Wäre das nicht auch viel sinnvoller, wenn sie das in der Talkshow einmal beantwortet, weil dann wissen das ganz viele Leute. Ja, aber die Kinder, die das gefragt haben, gucken die Talkshow nicht um 23 Uhr. Ach so. Oder so. Wo wir einfach mal versuchen zu selektieren, was ist jetzt von gesamtgesellschaftlicher Relevanz und was können wir halt tun, indem wir vielleicht einfach jemanden zu Jens Spahn schicken und ihm das erklären. Und da müssen wir einfach, finde ich, mit unserer Energie besser haushalten, mit unserer Aufmerksamkeit besser haushalten und insgesamt reflektieren, worüber sollten wir jetzt alle sprechen und was ist für alle von Relevanz. Außerdem sind glutenfreie Tweets wichtig. Glutenfrei müssen die sein. Ja, schick mal jemanden vom Ministerium zu Jens Spahn, der ihm das nochmal erklärt. Ja. Gerald, du hast einen Verein gegründet, der heißt Fearless Democracy. Und da geht es um drei Dinge. Darum, Wut und Hass besser zu verstehen, die Organisiertheit davon. Es geht darum, Einzelpersonen konkret zu helfen. Und es geht auch darum, zu beraten, Medien, Zivilgesellschaft, wie man sich gegen diese Strategien von Populisten oder von Hetzern konkret wehren kann. Chill Friends, fuck Essex. Darum geht's. Drei Punkte. Ja. Auch noch ganz wichtig ist noch Dienstleistungs GmbH gründen. Ja. Ja, genau. Zusätzlich zum Verein, das wäre gut, ja. Hast du bei dieser neuen Arbeit etwas gelernt, was du gerne vor deinem Shitstorm gewusst hättest? Hättest du da anders mit anderen umgehen können? Mit Sicherheit, ja. Also ich glaube, es gibt in meiner persönlichen Geschichte, anders als vielleicht in anderen Biografien, einfach eine Tatsache, die mich vielleicht unterscheidet. Ich war nie ein Aktivist und wollte eigentlich auch nie einer werden. Also ich bin immer ein politischer Mensch gewesen, aber meine Wahl war es nicht, einen Verein zu gründen. Und beziehungsweise, das war dann meine Wahl, aber das... Ja, deswegen bin ich auch losgerannt und wollte... Ja, es war nicht mein Ziel, das zu machen. Wie kann man solche Sätze sagen so? Ich wollte nie ein Buch schreiben, plötzlich ist das fertig. Ich wollte nie in die Politik gehen, irgendwie bin ich gewählt worden. Was sind das für Sätze, Alter? Ich wollte nie ein Aktivist sein, aber ich habe probiert, irgendwelche journalistischen Outlets irgendwie zu ruinieren, einfach so. Ja, meine NGO, die ist vom Himmel gefallen. Plötzlich hatte ich deutschlandweite Medienberichterstattung. Das ist einfach so passiert. Ich wusste auch nicht so. Ich bin abends ins Bett gegangen, morgens bin ich aufgewacht. Puff, war die NGO da. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Meine Fresse, Alter. Ja, mir ist ein Engel erschienen und hat gesagt, Händel, du musst es tun. Fearless Democracy. Ja. Der Verein wurde übrigens letztes Jahr auf der Republika mit großem Tamtam angekündigt und gegründet und gepusht und ja. Es wäre zumindest Marketing. Nicht vor zwei Jahren, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, meine Idee gewesen. Der Shitstorm, der ein Stück weit mein Leben verändert hat, ein Stück weit zumindest, ist Resultat einer Sache, die ich nicht in dem Sinne vorhergesehen habe. Und die Frage, ob ich mich anders verhalten hätte, ist insofern irrelevant, als dass ich viel Positives rausgezogen habe. Das heißt, manchmal wird man auch auf was gestoßen, was dann natürlich gut ist. Aber natürlich ist es so, dass ich in meinem privaten Erfahren dieser Geschichte natürlich viele Fehler gemacht habe. Und das ist ein Resultat einer Sache, die an sich jetzt der nächste Schritt bedeutet. Und da ist es ehrlich gesagt egal, ob man ein widerspenstiger Marketing-Typ ist oder Feministin oder Behindertenaktivist oder was auch immer der Grund ist. Wir haben halt eine Realität, in der Menschen heute, die sich irgendwo ein Stück weit für eine inklusive Gesellschaft, wie auch immer die definiert sein mag, einsetzen und das auch laut tun, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn sie halbwegs erfolgreich dabei sind, irgendwann mal so etwas erleben. Und das Ziel ist ja in erster Linie, nicht nur diese Leute auszuknipsen als funktionierende wirtschaftliche Einheiten, Angst und Schrecken. Ja, ja, die Leute, die sich für eine inklusivere Gesellschaft stark machen, die machen auch irgendwelche Kampagnen dann gegen einzelne journalistische Outlets oder was, die nicht passen. Früher oder später zwangsläufig. Schrecken zu verbreiten, also sondern gleich. Bei der Fearless Democracy Sache, das noch sei noch dazu gesagt, das ist halt auch eine Aktion. Wie gesagt, letztes Jahr auf der Republika gegründet. Vielleicht sagt er jetzt ja irgendwie so ein Jahr Fazit, wie viele Unternehmen haben wir in den Ruin getrieben, wie viel Geld haben uns die Konkurrenzen dafür gezahlt. Ach nee, das wäre zu ehrlich. Seine Website ist aber auch relativ nichtssagend, außer dass er voll gegen rechts ist und Bell Tower gut findet und so. Lässt sich nichts, er bettelt natürlich auch um Spenden, ist klar für den Verein. Über Finanzierung steht leider zum Beispiel nichts drauf. Vielleicht finanzieren sie sich auch rein über Spenden, keine Ahnung. Ja, also man kann da halt Unternehmen oder auch andere Medienpersönlichkeiten oder andere Privatpersonen auch den Leuten vorschlagen und dann gucken die, ob die da irgendwie was organisieren. Oder wenn man sich selber als Opfer von irgendwas sieht, dann kann man sich auch an die wenden und halt quasi so Hilfestellung geben. Mich erinnert das auch so ein ganz kleines bisschen an die Sache, die wir vor ein paar Wochen im Stream hatten. Wenn man online gespielt hat, ich sag Hashtag Bully Hunters, wenn man online gespielt hat und sich irgendwie gebullied gefühlt hat, dann konnte man über diese App quasi Hilfe rufen. Und dann kam da jemand und hat die andere Person umgebracht und im Spiel und irgendwas geschrieben, ja hier, Stop Hate, bla. Ja gut, das Ganze ist nie in Produktion gegangen, das war immer nur ein Prototyp und so ein Fake-Stream. Ja, ich sag ja, es erinnert mich an diese Sache, weil wenn man sich die Webseite anguckt und die Pressemitteilungen von dem Herrn, sieht man halt auch immer irgendwelche Sachen, also die Hälfte der Zeit redet er auch über Amerika und nicht über Deutschland. Immer wieder, ja, hier nach Trump und ja, wir haben ja gesehen mit Trump und bla und Trump und Trump, Trump, Trump. Also der macht da einfach nur Geld mit. Ja, der nimmt die Kohle an. Ja, auch allen anderen von euch, die möglicherweise auf die Idee kämen, vielleicht selbst in ihrer Welt, ob sie jetzt feministisch geprägt ist, ob sie ein Marketing-Background hat, ob sie sich um Flüchtlinge dreht oder was auch immer es sein mag. Schöne Kombination auf jeden Fall. Marc, euch zu vermitteln, dass ihr bloß nicht den Mund aufmacht, weil sonst könntet ihr vielleicht das Gleiche erleben, wie ich es erlebt habe und viele andere auch. Und das ist der wesentliche Punkt. Also die pluralistische Gesellschaft, von der ich mal glaube, dass ein ganz gehöriger Prozentsatz hier vor mir gerade sitzt, soll einfach eingeschüchtert werden. Und das ist der Grund. Ja, die pluralistische Gesellschaft, die sich auf unsere festgelegten Themen zu unseren festgelegten Punkten äußert. Das ist die pluralistische Gesellschaft, die eingeschüchtert werden soll. Franzi, du hast dich erfreulicherweise nicht einschüchtern lassen, obwohl du natürlich auch auf eines der feministischeren Videos auch in eine organisierte Trollaktion geraten bist. Du hast trotzdem natürlich weitergemacht. Was? Wie und ich kann auch genau sagen, wie so eine scheiß Trollorganisation funktioniert. Da guckt sich einer das Video an und denkt, guck mal, das ist die alte Lolkau. Das gucke ich mir an. Und dann sagt er das einem anderen, dass das Video lustig ist. Und die verbreiten das dann über Twitter. Und dann ist es eine völlig organische Geschichte, ob das Video jetzt genug Leute cringy finden, um dazu was zu sagen oder sogar ein Antwortvideo zu machen. Oder ob das Video einfach nur scheiße ist und das keine drei Leute interessiert. Das hat nichts mit Organisationen zu tun. Das ist Blödsinn. Also, wie sollen die sich denn auch organisieren? Was würde das denn für einen Unterschied machen, ob das organisch oder organisiert ist? Also sitzen die dann da in einer Fabrikhalle, die sie gemietet haben und ein Jahr lang Leute hinterher spionieren? Ja, genau. Also, so, wie wisst ihr, wie ich meine? So, was stellen die sich denn vor? Also, wenn du getrollt wirst und sich die Leute regelmäßig treffen, um über dich zu lachen, oder sie sich einfach nur random treffen zu lassen. Also wo ist denn da der Unterschied? Also wenn mit deinem Leben sonst nichts passiert, wie bist du denn davon beeinflusst? Also soll das dadurch jetzt schlimmer dargestellt werden? Du hast gelernt, von dem du uns vielleicht gerne erzählen würdest. Was hast du über Trolle gelernt, was wir alle besser wissen müssen? Über Trolle per se, also die Leute, die sich so einen Shitstorm annehmen und vorhaben, den auszulösen, meinst du? Ich glaube, ich habe vor allem gelernt, das nicht zu unterschätzen. Ich habe das erste Jahr, als ich mit der besorgten Bürgerin angefangen habe, echt viel abgetan. Auch für mich, auch für die Leute, mit denen ich Videos gemacht habe, immer gesagt, ja, ne, darf man nicht zu sehr drauf hören und so weiter. Habe dann durch zwei sehr konzentrierte Shitstorms, der zweite führte dann jetzt im Januar zur Sperrung meiner Facebook-Seite wegen Hate Speech, was ich sehr schön fand. Habe an diesem Shitstorm oder dieser Aktion das erste Mal gemerkt, was es heißt, wenn es organisiert ist. Es gab Aufrufe vor im Internet, die haben alle auf YouTube lustigerweise angefangen. Habe dadurch für mich wieder gelernt, dass man plattformübergreifend denken muss. Du kannst nicht sagen, die sind da irgendwo im Internet, die sind alle auf Facebook und Facebook ist das Problem. Meiner Ansicht nach ist ein großes Trollproblem wirklich auf YouTube, weil da einfach viel entsteht durch ein Video, durch einen Aufruf, irgendwas in Kommentaren, was dann auf Facebook rausschwappt und dann erst in unserer Aufmerksamkeit wahr wird. Weil ich finde, dass wir in Deutschland vor allen Dingen oder im deutschsprachigen Raum uns mit YouTube tatsächlich noch zu wenig beschäftigen. Ja, beschäftigt euch mal mehr mit YouTube, liebe Leute. Also, ja, ruft das mal auf und dann guckt euch das mal an. Das sind Trolle. Da gibt es mal eine organisierte Trollstürme und dann googelst du das auf YouTube und dann schreibst du auf Facebook darüber einen Bericht. Hashtag Aktivismus. Ja, also ich prophezeie auch mal, bei der Dichte an Journalisten, die da mal anwesend ist, wird es wahrscheinlich in nächster Zeit dann mehr böses YouTube-Artikel geben bei der Süddeutschen und so. Ja. Ich nicht mal mit. Vielleicht habe ich das ja auch gerade falsch verstanden, aber meinte sie gerade, dass sie es erst gemerkt hat, dass es bei Facebook angekommen ist und dass es von anderen Sozialplattformen irgendwie herkam? Ich meine, dann soll, glaube ich, der Dame niemand von 4chan erzählen, sonst verliert die alles Vertrauen in die Welt. Ich finde, das Interessante ist ja immer noch, dass wenn du im Internet einen Shitstorm hast, dass das ja erstmal damit anfängst, dass du selber irgendwas hochlädst. Also du bekommst ja keinen Shitstorm ab, ohne dass du auch was dazu beiträgst. Also so der erste Teil der Organisation fängt bei dir selber an. So. Und nicht bei den anderen. Außer vielleicht mit den Top 20 YouTubern. Und das habe ich gelernt, also dass wir uns plattformübergreifend beschäftigen müssen. Also die Top 20 YouTuber sind okay, das sind okaye Typen, die machen nichts falsch. Da ist auch nichts irgendwie dabei mit Werbung, die irgendwie nicht richtig offengelegt wird und irgendwie ja sozusagen verkauft wird als Empfehlung einfach von dem, als ehrliche Empfehlung halt von Artikeln, die man gut findet oder so, die aber in Wahrheit bezahlt sind oder so. Da gibt es auf jeden Fall gar kein Problem. Aber irgendwie. Nee, man kann sich die auch mieten, damit die Angela Merkel Wohlfühlfragen stellen, habe ich gelesen. Oder ne, irgendwelche Leute, die gucken sich halt die Videos von der Dame hier an und zeigen die dann und kommentieren die. Das ist natürlich Hass und da muss man auf jeden Fall was machen. Ich habe aber auch gelernt, dass es am Ende des Tages zwar sich verändert, dass es organisierter wird, dass aber das Organisierte es mir persönlich, nur für mich, für meine Praxisansätze tatsächlich leichter gemacht hat. Weil ich daraus für mich rausgenommen habe, was ich jetzt gerne machen würde, weil das ist nicht das große Ganze, obwohl ich eben auch sehe, dass wir das große Ganze angehen müssen, sondern dass ich ganz viele E-Mails von Leuten bekomme, die sagen, ja, was mache ich denn? Jetzt sag mir doch mal, was ich machen soll. Wir haben jetzt das Gesetz, können sich das Gesetz kümmern und so weiter. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich mich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigen möchte und das tue ich jetzt auch in Videos. Was könnte ich denn sagen? Was würde ich gerne hören, wenn ich bestimmte Sachen in den Kommentaren sehe? Und ja. Antworten auf irgendwelche. Ich brauche neue Talking Points, Leute. Habt ihr gehört? Ich brauche neue Talking Points. So, Orthodoxie bitte erweitern. So, in dem Ratgeber richtiges Denken steht nicht mehr genug drin. Ich brauche einen neuen Input. So. Wie sie sich das vorstellt, wie ihre Kommentare sind oder was. So sollen die dann auch sein. Vielleicht schreibst du die selber am besten und sperrst den Rest und löschst alles andere und lässt nur deine Kommentare stehen. Ja, auch schon wieder dieses. Fällt dir vielleicht am besten. Und die Leute schreiben mir und die sagen dann so: Wir haben doch jetzt das Gesetz, was können wir denn jetzt tun? Ja. Toll. Und das ist nur ein kleiner Anfang, das ist auch natürlich eine blanke Kopie dessen, was ihr jeden Tag macht, eigentlich. Aber es ist, ich glaube, dass wir in der schnellen technologischen Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, und das ist es, Netzwerke entwickeln sich technisch schneller, Algorithmen sind schneller als zumindest mein Gehirn. Also warte, die Netzwerke, die wir haben, deren Algorithmen entwickeln sich immer schneller. Ja, aber das kommt von YouTube, von irgendwelchen Leuten und das ist alles organisiert. Aber die Algorithmen, die entwickeln sich schneller und auf jeden Fall. Alles, das hat alles mit allem zu tun, Abel. Wach auf, schlaf. Wie empfindet ihr den Algorithmus heute? Wie war er gestern? Wie ist der Algorithmus im Vergleich zu einem Jahr? Wie hat er sich jetzt dynamisch entwickelt? Und wo entwickelt er sich denn genau hin? Also, so. Naja gut, da gibt es ja schon Antworten drauf. Wenn du ein Jahr nimmst, dann guck dir an, was im letzten Jahr alles demonetarisiert, gesperrt und restricted wurde auf YouTube. Also man geht generell gegen liberale, klassisch-liberale und gegen konservative, rechtskonservative Meinungen jetzt mehr vor, tut die demonetarisieren und man sperrt einen Haufen Möglichkeiten, als Videomacher Geld zu verdienen. So, das ist jetzt eine Entwicklung, aber ist es jetzt eine Entwicklung, die für Sie negativ ist oder ist es vielleicht ein Push Ihrer Bewegung innerhalb von Google selber, also so ich so und ihre Facebook, die Frau Schrupp würde sagen, wir kriegen den Hals nicht voll. Weißt du, sie steht da immer mehr. Sagt, es entwickelt sich immer schneller und tatsächlich ist das Einzige, was sich in letzter Zeit entwickelt hat, ein Push von ihrer Gesinnungspolitik, von ihrer Gesinnungspolizei, bestimmte Meinungen einzuschränken. Das ist das Einzige, was sich in letzter Zeit groß verändert hat. Wow. Und sie steht da und sagt, ja, guck mal, das geht immer schneller. So, da müsst ihr aufpassen. So, meine Fresse. Wir nicht vergessen dürfen, dass da Menschen sitzen, für die der Sprung zwischen ich lese eine Information im Internet, ich nehme die wahr und ich verarbeite die für mich und ich setze mich aktiv mit der auseinander und schreibe was rein, dass dieser Sprung einfach groß ist und dass wir da alle auch viel erwarten. Voneinander. Also eigentlich bräuchte man noch... Was? Der Sprung ist groß. Der Sprung ist groß vom Nurlesen zum Schreiben. Der Sprung ist ungefähr einen Klick groß. Und wenn ich mich irgendwo anmelden muss, ist ein paar Klicks länger. Aber wenn ich dazu was loswerden will, kann ich das. Und wenn dann hinterher einer sagt, du bist aber doof, Napoleon war gar nicht in Amerika, ja, dann darf ich mich halt nicht wundern, wenn ich oh Gott, ey, ich meine, ja, wie gesagt, sie hat ja vorhin nochmal gesagt, sie möchte gerne, dass ihre Kommentarspalten so aussehen, wie sie sich das vorstellt. Ja. Vielleicht eine große Plattform, wo wir alle 250 gängigen Troll-Klischees auflisten und darunter 10 Antwortmöglichkeiten schreiben, die man da einfach rauskopiert und sagt so. Ja, oder wir bräuchten eine deutschlandweite, bundesweite, flächendeckte... Oder lass uns doch irgendwie Staatsmemes machen gegen den Hass. Das könnte dann nohatespeech.de heißen oder so. Ja, oder Doppel-Einhorn. Ja, habe ich euch zu viel versprochen. Das ist wortwörtlich so. Können wir nicht einfach irgendwie einen Katalog machen von Sachen, die man denken darf? Und das können die Leute dann kopieren und direkt rausposten, weil ja ansonsten die Hürde zu groß ist, für sich selber zu denken. Und da haben sie dann noch die Frechheit von persönlichem Engagement und sich in die Diskussion einbringen, vorher zu labern. Wenn sie doch wirklich dann auch noch die letzten Kleider ausziehen und zeigen, dass der Kaiser nackt ist und sagen, ihr könnt euch hier die Antworten raus. Ja, und Zivilgesellschaft und liberale Gesellschaft und pluralistische Gesellschaft. Geil, oder? Also. Ich fand das echt toll. Genau, wo die das gesagt hat mit der Liste, da hat sich der Lai direkt, da hat sich direkt den Rücken gerade gemacht, hat sich aufgesetzt und hat direkt gemerkt, so wow, das ist genau das, was ich machen muss. Jeder, der mal im Vertrieb gearbeitet hat, kennt wahrscheinlich das Konzept der Partnerargumente. Und das ist nämlich genau das, was hier vorgeschlagen wird. Es kommt ein Argument, ja, und was sind die besten Antworten, um dieses Argument zu entkräften oder zumindest es zu zerstreuen oder die Diskussion wieder, ja, in eine andere Richtung zu führen. Ja, das fand ich lustig, wo die das gesagt hat, hat er sich gerade in seinen Stuhl gesetzt und da hat er wahrscheinlich gedacht, wow, genau so kann ich das machen. Die Frau hat einen Grimme-Preis, Mann. Ich bin stolz auf sie. Und ja, das Politiker ist doch ein Scherzpreis mittlerweile, also. Der Kollege hat den doch auch. Und der deutsche Preis für Online-Kommunikation, für das YouTube-News-Format, Brainfeed. Und der deutsche Friedenspreis geht irgendwie, nee, nicht der Friedenspreis, doch was, der Friedenspreis, irgend so ein Scheißpreis da in Aachen geht an Pen-Kollektiv. Habt ihr das schon mitgeschnitten? Finde ich klasse. Ja, das ist echt ich klasse. Aber gerade jetzt so nach Deutschland geht klauen, finde ich das richtige Signal. Ja. War das nicht sogar auch direkt für die Aktion? Ja. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Es ist nur Unverschämtheit. organisierte Sache, um es wieder auf die große Agenda zu machen, die sich nicht darauf konzentriert, was kann der Staat tun, sondern die sich darauf konzentriert, was kann das Unternehmen tun, was kann mein Arbeitgeber machen. Ich finde es super, dass immer wieder auch Geld investiert wird in Jugendliche, in Schulprogramme. Auch das passiert immer noch nicht flächendeckend genug. Und das Geld, was da investiert wird. In meine Freunde und in meine Kumpels und meine Netzwerkleute, in die wird nämlich dann alle Geld gesteckt, wenn es so ein Programm gibt. Ja, genau. In die wird Geld gesteckt, um eine orthodoxe Meinung in die Schulen zu bringen und so. Also, ja, das macht da nicht der Staat so. Das machen Organisationen und davon gibt es noch nicht genug. Geil. Investiert wird, ist nicht genug, aber wir müssen dürfen nicht vergessen, wer kippt den Hass ins Netz? Es sind Erwachsene. 15-Jährige sind nicht unser Problem. Und deswegen glaube ich, wir müssen ran an die Erwachsenen und das müssen wir flächengreifend tun. Ich kann mich noch daran erinnern, als Sargon mal das Video gemacht hat, wo er sich die Leute angeguckt hat, die Anita Sarkeesian böse Sprüche geschickt haben. Und das meiste von denen waren irgendwelche Call of Duty Kids. Also. Ja, die 12. Also, ja, die harten Beleidigungen, das kommt dann so von Region 14. Aber ich frage mich gerade auch, woher sie die 15-Jährigen in dem Moment genommen hat. Also, wo das ist. Aus der Schule wahrscheinlich, wo sie hin will. Ah, okay. Ja, aber hat sie sich dann nicht gerade wieder komplett widersprochen? Aber nee, gut, bei den Schülern ist es natürlich auch einfach eine Vorsichtsmaßnahme, damit die nicht auf die schiefe Bahn geraten, philosophisch oder so. Boah. Dazu noch eine Ergänzung. Ich finde das, sehr wichtig, weil ein Teil meiner Geschichte war natürlich auch die Arbeit oder die Frage, welche moralische Instanz steht denn zum Beispiel hinter Bannerschaltung, egal wie man dazu steht. Und ein Thema, was wir in den letzten 1-2 Jahren sehen, ist halt eben nicht nur, dass das aufmuckende Subjekt irgendwie Teil der Hasskampagne wird, sondern eben, dass auch Wirtschaftsunternehmen zunehmen. Das aufmuckende Subjekt? Das fucking aufmuckende Subjekt? Ja. Was bist du? Das ist der Dunkeldeutsche, der Pöbel, der seinen Mund aufmacht. Warum nennst du es nicht gleich einen Untermenschen? Hänsel, das wäre ehrlicher. Kein Geld für rechts. Das aufmuckende Subjekt, ja, auch wie das wieder so hinstellt. Das moralische. Das aufmuckende Subjekt soll doch Kuchen essen, wenn es kein Brot hat. Ja. Fuck you. An der Stelle sei nochmal das perfekt medientaugliche Hemd erwähnt, was der Herr anhat. Du meinst das, von dem mir schon übel wird, wenn er sich bewegt? Ja gut, ich meine, wer das hier in HD guckt, der wird keine Probleme haben, aber das irgendwie in niedriger Auflösung zu sehen, das könnte dann für Augenschmerzen sorgen dafür. Objekt von Hass werden. Wir haben allein im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie viele Kampagnen ich gesehen habe, 10, 15, 20 Kampagnen größeren Maßstabs, die irgendwo die Diskurshoheit über einem Unternehmen oder eine Marke zum Ziel hatten. Zuletzt Katjes, wer sich daran erinnern mag. Die Frage, darf man eine Frau mit Kopftuch, die aus verschiedenen guten Gründen gelatinefreie Süßwaren knabbern mag, im Berliner Hauptbahnhof? Aus verschiedenen guten Gründen? Ja, genau. Als da fucking Bären, mein Herr. Außer dem Koran. Ja. Boah, ey. Ja, genau. Wir machen so ein bisschen Virtue Signaling mit einer Ideologie. Warum beschweren sich die Leute darüber? Das sind ja wohl schlechte Leute dann. Rassismus muss das ja wohl sein. Das sind die gleichen Arschlöcher, die diskutieren wollen, ob das zu Deutschland gehört, nehme ich an. Da muckt dieses Subjekt schon wieder auf. So. Oh, das ist zum Kotzen, oder? Mann, wirf den nochmal. Das ist ja keine Frage, ob das jetzt das ist ein Kulturkampf, der dort stattfindet. Und von dem sind leider Unternehmen mittlerweile ein massives Subjekt, sind Ziel von Hass. Auch interessant, dass er das den Kulturkampf nennt. Ne? Ja. Da haben wir auch wieder so eine Parallele zu Gamergate, wo Kulturkampf so ein Wort war, was nur hinter vorgehaltener Hand irgendwie in Gamergate-Zirkeln gesagt wurde. Und dann kam Anita Sarkeesian und hat gesagt, wir sind in einem Culture War. Also es kommt immer auch von denen irgendwie dieser Anspruch, jemanden besiegen zu wollen, ideologisch. Weil was anderes ist ein Kulturkrieg ja nicht. Ja, genau, ja. Also, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und sollten sich auf eine harte Zukunft in dem Bereich einstellen. Das geht nicht an ihnen vorbei. Ja, was hier auch wieder so interessant ist, dieses Unternehmensding, ne? So, das wird ja auch viel gesagt, dass dieser ganze ja, hier postmoderne Kram irgendwie über diese HR-Departments, also halt über Einstellungspraktiken, halt ganz stark in die Firmenkulturen getrieben werden soll. Das ganze Diversitätszeug und so. Und ja, bei den Universitäten haben sie es ja auch quasi so auf dem mittleren Level probiert, mit irgendwelchen Leuten, die für das Studentenleben quasi zuständig sind, das so ein bisschen mitzuorganisieren in den Studentenhäusern und so, wo die da leben. Und dass man da mit dem politischen Kram kommt und die Leute irgendwie unter Druck setzt, so nach dem Motto, ja hier, wenn du das nicht teilnimmst an unserem Anti-Bias-Training oder was der Teufel nicht was, dann machen wir dir Probleme irgendwie. Oder wenn dich irgendwer beschuldigt hat, dann musst du bei uns dann hingehen und wir prüfen dann erstmal dein Privileg und entscheiden dann, ob du unseren Kursus hier, ob du auch ein guter Mensch bist, nach unseren postmodernen Maßstäben irgendwie, das entscheiden wir dann so ganz arbiträr irgendwie. Und das ist in Amerika ja wohl schon ziemlich stark und ich denke mal in Deutschland wahrscheinlich auch noch, dass man es hier noch nicht so richtig mitkriegt. Also ja, das wird ja schon seit ein paar Jahren gesagt und da, was da ganz gut ist, dieses Buch hier von dem Greg Lukianoff, dem Chef von FIRE, das ist so eine Organisation, die sich mit Redefreiheit an amerikanischen Universitäten beschäftigt. Und der hat da so ein paar Fälle halt eben aufgelistet, wo seine Organisation halt Leute vertreten hat, die da Probleme hatten mit solchen Dingen, also wie das in Amerika halt eben ist, mit diesem, was ich gerade beschrieben habe, dass sie da halt irgendwelche Leute, die jetzt nicht Professoren sind oder so, wo die das natürlich teilweise auch machen, aber halt irgendwelche Leute, die halt bei diesem Studentenleben irgendwie mitarbeiten, dann da ihre politische Agenda pushen. Und das scheint halt eben bei vielen Firmen, Organisationen und so halt eben auch ganz viel über diese, über die Personalabteilung halt eben zu kommen. Als das Kram in die. Und natürlich auch Leute, die dann irgendwie versuchen, das Bild zu erzeugen, dass halt die Masse der Konsumenten von irgendwelchen Sachen halt eben auch diese progressive Einstellung irgendwie hat. Obwohl das halt im Endeffekt auch nicht unbedingt stimmt. Das ist ja auch gerade bei diesem Gaming-Kram uns ganz stark aufgefallen, dass dann halt die Leute dann da irgendwie die ganze Zeit Selbstgespräche führen und man rennt dann irgendwie los und hat dann irgendwie die ganzen Polygon-Artikel in der Tasche und sagt dann hier so, Computerspieleentwickler, jetzt richtet euch mal danach, weil das ist ja das, was euer Zielpublikum hier irgendwie haben will. Oder Marvel Comics oder, ne? Also die Liste ist ja da lang und die wird auch immer länger. Also. Das Buch heißt Unlearning Liberty von Greg Lukianoff, sehr gutes Buch. Genau. Hannes, habt ihr bei dieser Katjes-Aktion, weißt du das, habt ihr da auch mitdiskutiert? Wahrscheinlich, ne? Oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Du hast aber auch erzählt, also Franzi sagte, ja, natürlich ist es schlau, in digitale Bildung zu investieren und Jugendliche so früh oder Teenager so früh wie möglich dafür zu sensibilisieren. Was passiert da? Was könnt ihr tun? Worauf müsst ihr aufpassen? Aber wir können nicht irgendwie eine Teenager-Armee... Moment mal, das kann ja wohl nicht sein. So, es ist wichtig, das so früh wie möglich zu machen. Am besten Bias-Training in der zweiten Klasse, weil wir das gut finden. Hashtag... Wollen sie dir, solange sie Kinder sind. Ja. Das ist echt, das kann nicht sein. Das ist... Ja, schönes soziales Experiment macht ihr da, ohne jeglichen demokratischen Auftrag. Gegen erwachsene Trolle ausrichten. Hannes, du hast aber auch erzählt, ach ihr nee, geht... genau das ist doch, was der Böhmermann zwei Tage später gemacht hat. Ein Haufen leicht beeinflussbare Kids, diesen Trollen zum Fraß vorzuwerfen. Nee, das war sogar schon nach der Böhmermann-Geschichte. Der erste Tag das von der war Republika. Nach der Böhmermann? Ja. Echt? Der erste Tag von der Republika war nach der Böhmermann-Sache, ja. Ich dachte, siehst du, ich dachte, das wäre davor gewesen. Gut, dass du das nochmal sagst, da kann man es besser einordnen, aber warum sprechen die nicht darüber? Vielleicht tun sie das ja noch. Ah, vielleicht tun sie das ja. Im Gymnasium jetzt. Und was genau macht ihr da? Also wir wollen halt das Gruppenprinzip, wollen wir auf die Schulen übertragen und trainieren. Also wir wollen mit jüngeren Schülern erreichen, dass sie sich unter anonymen Profilen einloggen auf eine Plattform. Da pitchen wir dann ein Thema rein, ein politisches Thema, und dann lassen wir sie diskutieren. Dann reflektieren wir das einmal, gucken, bist du persönlich geworden, bist du sachlich geblieben, hattest du eigentlich Ahnung von dem Thema, bevor du mitgesprochen hast oder nicht, und dann macht man die nächste Runde. Also wir wollen ja, hast du Ahnung von dem Thema, bevor du sprichst? Ja, ob du Ahnung hast oder nicht, hängt davon ab, ob du die, ob du die Grundposition des Vortragenden teilst oder nicht. Ja, oder ob du die richtige. Generell, wenn du im Internet danach schauen möchtest, dass nur die Menschen sprechen, die Ahnung haben, dann kannst du den Netzwerkausbau auch stoppen, weil dann können 98% der Leute das Maul halten. So. Ja, ich denke auch mal, was die unter Ahnung verstehen ist, bist du ein Muslim oder gehörst du der und der Gruppe? Das ist wahrscheinlich die Ahnung haben. Live the experience, so nach dem Motto. Aber wir hatten doch auch mal so einen Artikel über so einen Kurs in Amerika an der Uni, wo der Typ halt erzählt hat, was für Fragen er beantworten musste und das praktisch, es gab immer nur eine richtige Antwort. Und um den Kurs zu bestehen, musste man diese richtigen Antworten halt klicken. In so einem, das war so ein Computerding. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Ja, ja, der sagt ja direkt, nur da können wir direkt drauf eingehen, nein, ne, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was Sie gesagt haben, ja, es ist wichtig, möglichst früh in die Schulen zu gehen und die Leute politische Themen in die Schulen zu tragen, was ich sowieso schon sehr bedenklich halte, irgendwelche politischen Themen in die Schule zu tragen. Ich meine, da gibt es eigentlich normalerweise eine Trennung. Naja, es gibt ja meine, schon. Das wissen wir ja alle aus unserem persönlichen Umfeld, dass so die Trennung zwischen der politischen Bildung und der schulischen Bildung halt nicht immer so ganz eingehalten wird. Aber das explizit mit einem Vorsatz zu machen, finde ich einfach unmöglich und dann halt so schelmisch zu sagen, so, ja, da können wir da direktes Feedback geben und denen direkt sagen, so, ja, ne, das habt ihr jetzt unsachlich gesagt, ne, und da habt ihr nicht genug Hintergrundwissen. Ja, das läuft halt genau leider in die Richtung, wie du es gesagt hast. Also unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne das genau zu wissen, weil, ja, wir wissen ja. Ich meine, man hat ja in der Schule politische Themen. Ich weiß nicht, also ich hatte Ethik und Sovi und so ein Kram, wo man ja auch schon einen Lehrer hatte und der Lehrer hatte eine politische Färbung und der hat die ja auch in den Unterricht reingebracht. Und du hast ja schon so, also wenn du denken konntest, so ein bisschen gelernt zwischen dem, was der Lehrer sagt und dem, was vielleicht in einem Buch steht oder so eine Transferleistung herzustellen und dir deinen Teil dazu zu denken. Aber wenn dann von außen irgendwelche nicht Lehrer, sondern Aktivisten kommen und dann diesen Unterricht praktisch übernehmen und da einen Teil von einnehmen für diesen Blödsinn, für diese Indoktrination. Ich möchte es auch nochmal sagen, was der überhaupt für eine Funktion hat, der Herr, der gerade spricht, ja. Der ist nicht mal irgendwie großartig aktivistisch unterwegs, der ist halt aus der Wirtschaft, ja, und wenn so einer ankommt und sagt, ja, wir müssen politische Themen in die Schule tragen, ich finde, das ist wirklich unmöglich. Das hat mich hart getriggert. Wenn man einen schulischen Zusatzunterricht irgendwie organisiert und über die technischen Aspekte redet, ja, das ist schon angreifbar genug, so nach dem Motto, wenn ihr was seht, dann könnt ihr das so und so melden und dann müsst ihr die und die Fragen so beantworten, damit das auch ordentlich verarbeitet wird. Und da gibt es jetzt das NetzDG und da gibt es diese Möglichkeiten, wenn man diese technischen Aspekte vermittelt, ist es okay. Aber wenn man das halt mit einer politischen Botschaft verbindet oder mit einem politischen Thema, ja, okay. Wirklich jungen Menschen beibringen, wie man im digitalen Raum sachlich und einigermaßen anstandsvoll diskutiert. Ich wollte ganz kurz bei Franzi, war dir noch was ergänzt? Sagte er und kauerte sein Kaugummi weiter. Oh Mann. Was dir geschrieben oder erzählt hattest, dass die Leute schreiben und dir sagen, so, was kann ich denn bitte tun, was kann ich denn schreiben? Ich halte, und du hast ja gesagt, dass du dann Vorschläge machst, ich halte, glaube ich, für die nachhaltigste Entwicklung einerseits das, aber viel wichtiger vielleicht sogar, dass man den Menschen die Fähigkeit beibringt, zu erkennen, dass ein Kommentator oder eine Kommentatorin, dass das ein Troll ist oder ein Bot vielleicht sogar oder dass man sozusagen Menschen beibringt, das zu erkennen, weil dann steigt man gar nicht erst in diese inhaltliche Diskussion ein, sondern... Das ist auch wieder großartig, oder? Also, man will... Wie nennen wir das Schulfach? Trollerkennungskunde, oder? Nicht in die Diskussion einsteigen. Was genau stellt sie sich vor? Dass man Kinder dann schnell so, hier hast du 10 Dingerkreuz an, was ein Troll ist oder was? Und wer stellt denn dann sicher, dass in dem Katalog nicht vielleicht also Tweets landen, die ernst gemeint waren, weil oft genug funktioniert der Ironiesensor nicht im Internet? Hm? Das Ding ist ja auch, dass sie einzig und allein Kritik an dem anderen Kommunikator hat. Also, dass sie sagt, das ist dein Troll. Aber wenn jetzt jemand schreibt, lass mal über den Nationalstaat sprechen, ist es sofort ein Troll oder ist es, also weißt du, oder wenn jemand schreibt, ich möchte gerne debattieren, ob der Islam zu Deutschland gehört, das ist dann sofort ein Troll und da soll man dann aus der Debatte. Oder nimm ihr eigenes Beispiel, lässt du dein Kopftuch zum Duschen auf? Ist das ein Troll oder jemand, der ernsthaft wissen will, was los ist? Und vor allem, wenn du was Abgeschlossenes haben möchtest, Informationen, die sich nicht ständig verändern, dann lese bitte ein Buch. Also du brauchst dich nicht ins Internet einloggen, mit Leuten diskutieren und dich dann aufregen, dass die Diskussion in irgendeine Richtung verläuft. So. Da kannst du auch ein Buch lesen. Da bist du dann bei einem Thema ohne Trolle, die den Kommunikationsfluss stören. Darfst du aber nicht den Hobbit lesen, weil da kommen Trolle drin vor. Sei vorsichtig. Nicht einfach irgendein Buch empfehlen, ey. Ja. Sondern man verhindert, dass die Einfluss aufnehmen auf unsere Stimmung. Auf unsere gesamtgesellschaftliche Stimmung. Auf unsere Fifis. Meine Gefühle sind wichtig. Und wenn die Trolle darauf Einfluss nehmen, das ist Bäbä. Auf welchem Niveau wird denn hier diskutiert, Republika? Ich versuche das immer zu veranschaulichen, wenn man über Bots oder auch Trolle spricht, die organisiert versuchen, bestimmte Diskurse zu infiltrieren. Das muss man sich vorstellen, wie wenn hier im Publikum irgendwie 10 Personen geschlossen hierher gekommen wären und sich aber versetzt hinsetzen würden und immer wieder machen würden, irgendwie den Kopf schütteln würden, vielleicht sogar dazwischen rufen würden. Was? Und dann würde das. Ja, aber. Aber ich meine, das ist ein öffentlicher Vortrag, Kübra. Und da schüttel ich meinen verfickten Kopf so lange, wie ich Lust habe. Ich schüttel ihn von rechts, dann links und wieder zurück und mehrmals. Hast du wohl die Harassment-Policy noch nicht gelesen? Kopfschütteln verboten, ja. So weit kommt es noch. Ey, das sind Leute, verboten. Die sind nicht mit dem einverstanden, was ich sage und ich muss mir das auch noch reinziehen, sagt sie. Ich rede und bekomme daraufhin Signale und die will ich nicht sehen, weil die sind böse. Kopfschütteln, oh mein Gott. Vor allem, sie sagt debattieren und Diskussion suchen. Ja, also eine Diskussion findet doch dann statt, wenn Teile des Publikums nicht mit dir eine Meinung sind. Ja, also, vor allen Dingen, das ist so, als wären hier Leute. Ja, aber das sind keine Leute. Also, ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ich vorgestellt habe. Die loggt sich in ihren Computer ein und öffnet ihre sozialen Netzwerke und hat sowieso schon alles und jeden geblockt, weil die alle Filterlisten abonniert, die es so gibt und alle Listen immer direkt auf Block setzt, alles, was ihr zugeschickt wird. Ja, und dann hat sie aber immer noch ihre ganzen Aktivistenfreunde, die halt in ihren Posts sich über die Leute aufregen und deswegen kriegt sie es immer noch zu Gesicht. Ja. Es ist echt eine tragische Existenz, dass man sich immer ins Internet einloggt und sich immer aufregen muss. Ach. Im Chat sagt auch unser Zuhörer, der sich hinter dem Akronym DAB versteckt, so wie die Antifa alle rechten Veranstaltungen organisiert, stört. Und damit hat er natürlich auch recht. Sie möchte nicht mal einen Kopfschütteln sehen, aber wenn ihre politischen Kollegen irgendwo einen AfD-Parteitag verhindern, ist das natürlich eine mutige Tat und wunderbar, weil wir es gemacht haben. Wir. Wer ist eigentlich dieses Wir? Dass bei allen anderen, die irgendwie drumherum stehen, mindestens nach einer halben Stunde oder so das dazu führen, dass man sagt, ja, irgendwie finde ich das, was vorne gesagt wird, auch nicht so doll und irgendwie ist es schon streitbar, was gesagt wird. Und dann haben wir eine Q&A-Session und die ersten 10 Wortmeldungen kommen von diesen 10 versetzt sich hingesetzt habenden Menschen, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben und bestimmen den gesamten Diskurs, die gesamte Atmosphäre, die gesamte Stimmung, die ganzen Rahmenbedingungen diktieren sie. Ja. Und das hättet ihr auch wieder gerne, dass die Menschen so funktionieren, aber so funktionieren die Menschen nicht. Nur weil ihr euch da hinstellt und irgendwelche Sachen erzählt, denken wir ja auch nicht, das wäre alles gut, weil das hat ja keiner widersprochen da oben. Die benutzen selber diese Methoden und deswegen, wenn irgendwie das einfach bei denen passiert, dass sich so ein paar Leute beschweren, dann denken die, ja, das ist koordiniert, weil wir machen es ja auch so. Anders kann ich das mittlerweile nicht sagen, weil genau das, was sie jetzt gerade beschreibt, dass man zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen soll, sich an anderen Orten hinsetzen soll und dann halt die Wortmeldungen halt dadurch, ne, aber dass man das so machen soll, dass man nicht zusammengehört, das lese ich immer wieder bei irgendwelchen Aktivistenaufrufen, das ist halt eine von den Standardtaktiken, um halt solche Sachen, ja, lahmzulegen. Und wenn die jetzt hier sagt, ja, ich erlebe das selber immer bei meinen Gesprächen, also ne, da stehen dann einfach irgendwelche Leute auf und sagen was, weil die das nicht gut finden und die gehören tatsächlich nicht zusammen und die kann sich gar nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ja, das oder sie will es von vornherein diskreditieren, das würde ich ihr durchaus unterstellen wollen, dass sie wahrscheinlich da so taktisch vorgeht. So nach dem Motto so, ja Leute, glaubt mal schön daran, wenn ihr irgendwer aufstellt und eine kritische Frage stellt oder so, der gehört irgendwo dazu und das sind die Bösen und die wollen uns fertig machen und so. Genau, und das wird halt auch so kommuniziert gegenüber den Leuten, die einen dann irgendwie freiwillig helfen sollen. Ja, ja, wenn jemand was sagt, ne, die könnt ihr ignorieren, genau wie du es gesagt hast. Und ihre ganze Argumentation hängt ja auch an dem Theoriegebäude, dass das Internet auf die gleiche Art und Weise wie dieser Raum mit den 40 versetzten Trollen funktioniert. Ne? Ihre ganze Argumentation hängt daran, dass im Internet die Leute auch alle organisiert sind und genau orchestriert dann aufstehen und ihren Post absondern. Weil das können die ja auch so gut wie in der Halle. Ne? In der Halle weiß man, wann der andere fertig ist oder ob der das vielleicht schon gesagt hat oder so. Aber im Internet triggerst du vielleicht halt mit einem Spruch 1000 Antworten und dass die sich überschneiden und sich ähnlich sehen, weil sie sich ja alle mit deinem Argument beschäftigen im besten Falle. Ne? Diese Leute deuten Kaffeesatz. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir jungen, aber insbesondere, wie du schon richtig gesagt hast, älteren Menschen beibringen, dass nicht alles, was sie im Netz erleben, von echten Menschen kommt, die ihre echte Meinung hinschreiben, sondern dass man auch mit Bots zu tun hat, dass man mit Trollen zu tun hat, dass da auch eine organisierte Form dahinter. Mit Bots und mit Trollen. Bitte zeig mir die Firma, die Bots herstellt, die echt diskutieren können, wo du wirklich die den Turing-Test durchstehen. Bitte zeig mir diese Firma, die diese Bots herstellt. Ich wäre sehr interessiert daran. Ja, und ich möchte dazu sagen, bei einem anderen Talk von einem technisch versierten Menschen auf der Republika wurde halt auch mal wieder dieses politische Bots neben an der Diskussion teil, wurde absolut widerlegt. Absolut. Ja, es ist neben den eigenen Leuten widerlegt. Ja. Das kennt man doch aus der eigenen Erfahrung. Ich meine, die einzigen Bots, die ich treffe, sind die Mädels, die mir folgen, wo dann steht, like picture, please click on this link. Ja? Und die sortiere ich dann aus. Das sind die Bots, die mir wirklich begegnen. Und so Humor-Bots wie der Gamer8-Bot, der ja immer noch jeden Tag irgendwie 13 Gerichte isst. Obwohl Gamergate schon ein bisschen her ist. Das ist Humor, aber das ist auch dann offen zu sehen. Und es gibt so diese Provokationsbots, die immer wieder sagen, Gamergate ist Bullshit oder irgend so ein Scheiß. Klar, gibt's. Ja. Aber das, ob die Einfluss nehmen, das würde ich doch mal bezweifeln, weil dann würde Werbung ja auch viel besser funktionieren, wenn man so einfach an Reaktionen kommen würde. Steckt. Und wenn man Menschen das beibringt, dann braucht man gar nicht erst reagieren, sondern sieht dann sozusagen dort, ein Bot, ein Troll und lässt sich nicht beeinflussen. Weil das, was ich am Anfang meinte, ne, wie unsere Stimmung beeinflusst wird, das halte ich tatsächlich für die schwerwiegendste und nachhaltig am ehesten schädigende Entwicklung. Unsere Stimmung wird beeinflusst, ja. Ich würde gerne widersprechen, Kübra. Ich glaube echt, dass es um Mehrheiten geht. Also dass du bei Facebook zum Beispiel ist es gar nicht so einfach, einen Troll zu erkennen. Das merken wir halt auch nach anderthalb Jahren, dass es nicht so einfach ist. Und ich glaube, anderthalb Jahre haben wir gebraucht, es ist aufgefallen, wir wurden getrollt. Wir arbeiten jetzt nur noch in trollsicheren Anlagen vor den Toren von München. Wir haben da Bunker gebaut, also wir haben schon einigen Aufwand gemacht, um uns gegen die Einflussnahme abzusichern. Wir haben auch den ganzen Tag Hüter aus Alufolie auf, da in dem Bunker. Ja, das ist, wir kauen den ganzen Tag nur auf Amalgam-Kaugummis rum, damit uns die Strahlung nicht erreicht. Bleiben, wenn jetzt hier irgendwo mehrere Leute im Raum machen würden, dann ist es halt wichtig, dass 10 Leute sich umdrehen und sagen, kannst du mal bitte still sein? Oder wenn du was zu sagen hast, dann nimm dir ein Mikro. Ja, das würden die auch machen. Also Ich meine jetzt, also die Leute, denen sagen, dass sie still sein sollen, aber nimm dir mal ein Mikro, das stelle ich mir schon schwieriger vor. Wo nehme ich mir denn da jetzt das Mikro? Sie schreien einfach, get your hate speech off my campus. Kennt ihr irgendein Video, bei dem die Leute machen? Kennt ihr irgendeins aus dem Deutschen? Ich kenne eins, da spielt dieser Knuckles mit aus Uganda. Ja. Throw it away. Ja. Und das mit dem Troll ist auch so ein völliger Blödsinnsbegriff, weil Troll umfasst ja einen ganzen Haufen Sachen im Endeffekt, wenn man sich ein bisschen mehr auskennt als vielleicht der durchschnittliche Normie, dem sie den Scheiß verkaufen wollen. Troll ist ja zum Beispiel, weil den kennen ja sicher viele, ist zum Beispiel Godfrey Elfwick, der ist grandios, der Mann. Der ist lustig, er zieht, wenn er jemandem die Hose runterzieht, ist es eigentlich immer jemand, der es verdient hat. Er zieht nicht irgendwelchen Privatpersonen die Hose runter, sondern verarscht den Guardian oder so. Das ist große Satire. Und ich meine, gerade wir in Deutschland haben doch auch sowas wie die Titanic. Und wer erinnert sich nicht an die Nummer mit den Buntstiften, wenn er ein bisschen älter ist, wo der Typ gesagt hat, er kann Buntstifte am Geschmack erkennen. Und er war aber von der Titanic und das war alles gefaked. Also davon lebt das doch auch. Das ist alles so... das stecken die in ein Ding mit Leuten, die irgendwem schreiben, go die in a fire oder so. Also dieses ganze, es gibt einfach verschiedene Niveaus, so wie es Pornofilme und Oscar-Gewinner gibt. Gibt es auch beim Trollen Niveaus und das wird hier überhaupt nicht verstanden. So. Ja, und was ich auch noch sagen will, was mir aufgefallen ist bei dem Herrn, er hat gerade so den ganzen Diskussionsflow ein bisschen unterbrochen und gesagt so, ja, aber ich muss jetzt doch mal so ein bisschen Kontra geben, weil ich sehe das ein bisschen anders, und dann hat er im Endeffekt genau das Gleiche gesagt, was sie vorher gesagt hat, nur ein bisschen anders formuliert. Das ist mir halt nur aufgefallen. Das ist eine interessante, das ist so auch so eine Technik, den einen die Kommunikationscoaches immer sagen, so ja, hier, ne, muss dich immer so ein bisschen kontrovers geben, aber du darfst nicht zu sehr widersprechen. Das ist mir auch noch aufgefallen. Also ich sage auch gar nicht, dass man nicht reagieren soll, sondern dass es wichtig ist, dass Leute erkennen, das ist jetzt nicht mein Kollege, der jetzt mir widerspricht, sondern das ist organisiert. Also es geht nicht darum zu sagen, man soll nicht reagieren, sondern dass wir die Fähigkeit entwickeln, also das, ne, wenn beim Beispiel zu bleiben, genau, dass Leute dann sagen, ah, das ist ein Bot, der gerade rumschreit und nicht einer, der aus berechtigtem Grund wirklich empört ist über das, was gerade gesagt worden ist. Verstehe, also die Mechanismen zu verstehen. Eine kurze Ergänzung, nur, du willst auch weitermachen, ne? Nee, Da schreien die Bots. Das Schweigen der Bots. Ja. So? Ja, so. Also, ich habe aber auch ein falsches Mikro. Ich finde, Menschen sollen erkennen. Ich glaube, dass das wieder in den Bereich geht, was kann der normale Bürger, der davor sitzt, wirklich unterscheiden lernen? Nicht jeder ist ein Journalist, nicht jeder ist jemand so wie wir hier, die das alle können. Geil, oder? Super hammergeil. Nicht jeder ist so wie wir, die das alle können. Nicht jeder ist ein Journalist. Oh, deswegen blocken wir auch jeden, der eine vernünftige Frage stellt, großartig, weil wir das für einen Troll halten. Oder ja, was? Ganz fantastisch. Oh. Oh. Und ehrlicherweise, was ich ganz viel erlebt habe in den letzten 6 Monaten, klar, der Troll setzt ein Thema, aber der Troll setzt ein Thema, von dem er weiß, dass es zieht. Und der Troll findet nicht viele andere Trolle, der Troll findet viele andere ganz normale... Wir müssen eine Agenda haben, aber die Trolle setzen die Themen. Normale Menschen, die sagen, ja, Moment mal, finde ich aber auch, ist total scheiße mit den Frauen hier in dem Video, das läuft so nicht und wir wollen die alle wieder ab an den Herd. Und was euch niemand sagt. Ja. Wie ja. Hier, also ich glaube daran, dass die Frau Videos über Feminismus macht und normal die Menschen sich das Video angucken und sagen würden, Feminismus ist gut, und dann kommt ein Troll, der drunter schreibt, ab an den Herd, und dann ändern die ihre Meinung. Das sind Dinge, die so passieren. Definitiv. Also auf jeden Fall. Also ich meine. Auch hier bitte nicht photoshoppen. Nicht photoshoppen. Das Standbild. Islam und Judentum, die sind aber alle hier, ne? Ich habe hier nochmal neue Zahlen zum Thema Holocaust gefunden übrigens. Und das sind nicht klassische Trolls, es sind auch nicht immer dieselben, die dann auftauchen, sondern es sind Leute, die sich ermutigt fühlen. Und für diese Menschen braucht man Widerspruch. Brauchst du Fakten und brauchst du Gelerntes oder zugängliches, einfach verfügbares Wissen, damit du, selbst wenn du den Troll erkennst, in der Lage bist, kontrolliert antworten zu können, wenn du das möchtest. Aber ich bin voll bei euch, aber das machen wir ja vor allem Gegenrede. Und ich halte es es braucht eine Gleichzeitigkeit und das andere, finde ich, wird vernachlässigt, nämlich zu entlarven, Menschen darüber aufzuklären, dass die Menschen, mit denen sie zum Teil tagelang diskutieren, keine Menschen sind. Was ein Kackdreck! Das ist doch wirklich einfach überhaupt nicht Realität, was sie da erzählt. Sie erzählt Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die Menschen, Blödsinn, mit denen du tagelang diskutierst, sagen, sind keine Menschen. Die Band. Unmöglich. Ja. Weißt du, die eine sagt, wir sind alle so toll, wir kennen uns aus im Internet. Und die andere im nächsten Satz zeigt, dass sie null Ahnung hat. Die null. Menschen, mit denen wir tagelang diskutieren, sind keine Menschen, weil ja auch die Bots auch euch tagelang bei Laune halten können, ja. Dass ihr das nicht merkt. Oder ja, andere Leute wahrscheinlich. Die reden jetzt wahrscheinlich wieder von anderen Leuten, die da irgendwie eventuell dieses Problem irgendwie haben könnten, obwohl das auch niemand hat. Also vielleicht, wenn du so ein Triggerproblem hast und jedes Mal, wenn der Bot was sagt, so, oh, Trigger, ja, vielleicht funktioniert das bei denen so. Vielleicht ist das so ja schuld, ich habe keine Ahnung. Also, wenn die sich wirklich so vorstellt, dass da irgendwie ein Skript läuft, was immer ihre Antwort analysiert und dann irgendwie aus irgendeiner Datenbank eine passende Zusatzantwort liefert, so wie die sich ja vorhin schon ihre Liste da zusammen fantasiert haben, ne, sowas stellt die sich vor, nur das existiert in dieser Form nicht. Selbst diese ganzen russischen Bot-Angelegenheiten, das sind im Endeffekt irgendwelche Werbefirmen gewesen, wo da halt die Angestellten 10, 13, 20 Accounts pro Person bedient haben. Aber das hat auch nicht automatisch funktioniert. Das mussten die auch trotzdem noch per Hand eingeben. Das ist nicht so, dass wenn die da tagelang mit irgendwem diskutiert, dass da kein Mensch dahinter sitzt. Ja, im allerschlimmsten Fall ist das halt irgendjemand, der gelangweilt einen von mehreren Accounts bedient und dafür Geld bekommt. Im schlimmsten Fall. So, ja, und wie gesagt, das zeigt einfach, dass sie überhaupt gar keine Ahnung hat oder dass sie halt die Argumente absichtlich für Leute formuliert, die selber keine Ahnung haben. Und das halte ich für eine wichtige Aufklärungsarbeit, weil wir alle sind so im, wir müssen Gegenrede, wir müssen uns verteidigen, Haltung zeigen, aber vielleicht auch, und ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen und ich halte es für unheimlich wichtig und ehrenwert, und aber es braucht eine Gleichzeitigkeit von auch aufklären über das, was mit uns passiert, weil dann erst können wir nachhaltig etwas dagegen tun, denn die Trolle werden immer neue Argumente finden, sie werden immer neue Diskurse, sie werden sich immer weiterentwickeln, sie lernen ja auch durch uns die Art und Weise, wie wir reagieren, und sie lernen auch darüber, dass wir über die Mechanismen sprechen und werden noch besser sich kaschieren können. Selbst wir werden nicht mehr irgendwann Bots erkennen können oder Trolle erkennen können. Aber wir müssen sozusagen... Nicht mal wir. Also wir mit unseren mutanten Superkräften. Ja? Die sind dann auch am Ende. Da müssen die X-Men ran oder so. Was ihr auffällt, ist auch kein Kopftuch, das sind so Scheuklappen, so Treuerkennungsscheuklappen, dass du einen Tunnelblick kriegst, wo du dann siehst, dass alle Leute, die nicht deiner Meinung sind, ganz schlechte Menschen sind. Nee, das Kopftuch ist nur dazu da, um die wahnsinnig filigranen elektronischen Geräte zu verstecken, die sie um ihren Kopf trägt, mit denen sie Trolle erspüren kann. Sie hat so ein Cyber-Dingsbums hier außenrum ums Gesicht. Sie ist ja unten auch rechts, wo das Kopftuch eigentlich viel dicker ist als ihr Gesicht. Ja. Da unten sind dann die Empfangsmodule. Und du meinst, sie ist selber nur ein Roboter, quasi da, selber ein Bot? Ganz recht, ihr habt es zuerst gehört. Kyber Gümüşay, bekannte Aktivistin, ist kein Mensch. Ich glaube, das kann es kein Hassrede. Das kann es kein Hassrede-Streik geben, oder? Satire. Replikanten. Also das finde ich jetzt hier schon ganz schön entmenschlichend. Also ich distanziere mich jetzt hier von dem Hass. Also so nicht. Also bitte, Sie als technologisch fortschrittlichen Roboter, der jenseits unserer technischen Fähigkeiten liegt, zu bezeichnen, ist doch nicht abwertend. Wie sollte das abwertend sein? Da würde man ja auch einfach dem Kompliment. Würde man der türkischen Roboterindustrie ja auch echt große Komplimente machen. Also, und wir bräuchten ein Gesetz für Entwicklungsstopps für Trolle. Die dürfen sich nicht weiterentwickeln. Also, und ein Produktionsverbot für weitere Trolle. Das fände ich wichtig. Ja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir die Einzigen sind, die das erkennen können, dass sie ein Troll ist. Und unsere Zuschauer. So würde ich argumentieren, wenn der Staatsanwalt anruft. Also ich nenne sie ab jetzt auf jeden Fall immer Cyber Gümüşay. So spricht man das doch auch aus, oder? Cyber Gümüşay. Klugheit darüber bewahren, dass wir auf die Debatte schauen und sagen, hier passiert etwas und das ist nicht normal und das ist nicht natürlich. Gerald, diese Mechanismen, von denen Kübra und der Franzi sprechen, das gehört auch zu deinen ganz großen Themen. Ne? Du sagst im Prinzip, wenn wir nicht verstehen, wie schlau die sind und was die machen, dann können wir uns auch ganz schlecht wehren. Also ich muss nochmal sagen, das ist nicht normal und das ist nicht natürlich. Also das ist ganz klar Biologismus, würde ich sagen. Das ist ja hier schon ein Bein im Nazitum. Definitiv, ja. Und die Trolle und die Bots, die sind so schlau und die werden immer schlauer oder was. Deswegen steht immer noch in jedem Twitter-Bot-Account, please click on this link, weil die immer schlauer werden. Das ist genau, kann man was du willst. Die haben irgendwie erkannt, dass Brüste gut sind. So. Boah, krass, da haben die lang für gebraucht. Die werden immer schlauer. Ja, ich glaube, das Problem ist immer, und das kommt schon so ein bisschen in der Debatte raus, weil wir alle natürlich einen individuellen Blick auf das Thema, wir haben ja noch nicht mal einen Namen für das Thema, da fängt das Problem ja schon an. Also das Thema wird von den Panel-Teilnehmern hier ähnlich, aber irgendwie auch immer sehr individuell gesehen. Ja, und da lachen wir dann irgendwie rum und haben mal wieder bewiesen, was ich schon die ganze Zeit sage hier, dass alles schon schwammig und nicht ungreifbar irgendwie gehalten wird, damit alle Leute sich in ihrem Kopf das eigene Bild malen können und jeder irgendwie der Meinung ist so, ja, das war jetzt gut, die sind die Guten, wir sind auf dem richtigen Weg, weil dieses Gebilde, was ich in meinem Kopf habe, was ja dadurch nicht konkretisiert wird, dass keiner was Konkretes dazu sagt, das ist ja ein gutes Bild und deswegen stimme ich dem zu. Und deswegen bin ich zufrieden und deswegen können wir auch hier die Leute hier irgendwie an unserer Meinungsfreiheit rumwurschteln lassen, weil die sind ja die Experten, die können auch die Bots erkennen und dass die mal in die Schulen holen und alles wird gut. Man kann über Trolle reden, die in Kommentarspalten sind. Gegenrede ist ein Mittel, ein probates. Es gibt aber auch noch andere natürlich. Und ich glaube auch, dass die Diskussion um den Troll nicht immer nur hilfreich ist, weil wir damit eine Person auch entmenschlichen ein Stück weit. Es gibt ja keine bösen Menschen. Also auch der Troll denkt, er ist auf der richtigen Seite und wir sind auf der falschen Seite. Was auch immer das Thema nun gerade ist. Wenn ich jetzt gerade. Nee, der Troll denkt das nicht. Der Troll denkt sich, wie kann ich die Leute irgendwie, na, wie kann ich irgendwas Unterhaltsames aus denen rauskitzeln? Das denkt sich der Troll. Also. Das denkt sich der echte Troll, aber 1000 Menschen, die er für Trolle hält, fragen ihn, sag mal, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, diese Scheiße, da jemanden ruinieren zu wollen aufgrund seiner politischen Einstellung? Die wollen das wirklich wissen, auch wenn er sich das nicht vorstellen kann. Hör auf mit dem Getrolle. So. Gerade nach dem Skandelchen gestern von der Republika heute Morgen überrascht lese, dass wir ja alle hier die linksgrün versiffte Digitalbourgeoisie sind, die milde Lächeln auf den Rest der Menschheit herabschauen. Endlich hat er mal ein vernünftiges Wort gesagt. Ja, das war auch tatsächlich mal wahr. Also das mit dem linksgrün versifft ist ja alt und abgegriffen, aber das mit dem Digitalbourgeoisie gefällt mir. Die auf die Leute herabschauen, auf jeden Fall, ja. Also. Ja. Also das mit dem linksgrün versifften, das ist ja mittlerweile auch, das ist ja auch irgendwie so ein Begriff, der halt als Kampfbegriff total in seiner Bedeutung umgedreht wurde. Also ich sehe ja schon kaum noch irgendwen, der das halt unironisch sagt, sondern es wird halt immer gesagt so, ja, das ist die Art und Weise, wie Leute reden, über uns reden. Und ich meine, das hat auch einen sehr üblen Beiklang. Ja, und hier wird auf die Bundeswehr-Werbeaktion angespielt, die Macher da nicht haben wollen, in Klammern meiner Meinung nach, weil die nicht genug Geld gezahlt haben, Klammer zu. Und ja, ich meine, generell sind die ganzen Propaganda- und Werbeaktionen der Bundeswehr auch Kritik wert. Das wurde hier auch schon oftmals kritisiert. Die haben ja auch einen Die Rekruten-YouTube-Kanal, wo auch sehr viel Geld für ausgegeben wurde. Und es ist halt im Endeffekt teilweise auch an Minderjährige gerichtet. Und es ist sehr viel kritikwürdig daran, aber ja, wie gesagt, warum die sich hier so drüber aufregen, hat vielleicht andere Gründe, als sie vorgeben. Weil sonst werden alle Aktionen ja von denen unterstützt, was sie sonst so tun. Es geht um die Bundeswehr. Das ist eine Aktion, die hat kaum jemand hier mitbekommen, höchstwahrscheinlich. Ich habe das irgendwie gestern Abend ein bisschen verfolgt und heute Morgen ein bisschen. Mittlerweile wird über die Republika geredet, als wenn hier so ein rote Flora-Treffen stattfindet. Ja. Ja. Ja, ist es ja. Nicht so? Ja. Hallo? Genau so wird da drüber geredet. Ja. Rote Flora, als ob das so was Schlimmes wäre. Meine Güte. Als nächstes stellen sie sich noch hin und sagen, oh, die Leute da draußen behaupten, dass wir hier irgendwie gegen die Meinungsfreiheit werden oder das nur für unsere Sachen irgendwie haben wollen oder so. Verrückt. Und ich meine, ich kann das ja ruhig sagen, ich habe letztes Jahr nach der Republika sogar kurzen Austausch mit dem Herrn Hensel gehabt von der Republika. Und in dem Austausch ging es darum. Der hieß, glaube ich, Häusler heißt er, glaube ich, oder? Nee, Häusler, genau, nicht Hensler. Häusler. Und da ging es halt darum, dass ich gesagt habe, Leute, ihr braucht auch mal ein bisschen andere Positionen auf den Podien. Ihr braucht mal Leute, die auch Kritik üben. Und da hat er mir zugestimmt im Endeffekt, dass das ein Problem ist, das sie auch erkannt haben und da würden sie dran arbeiten. Und wenn ich das hier sehe, hat man dann einfach wahrscheinlich aus Faulheit oder Bequemlichkeit drauf geschissen, um die kuschelige Stimmung nicht kaputt zu machen. Weil genau hier hätte doch mal jemand hingehört, der in der Lage ist, über das Thema zu sprechen und der nicht dieser Blase angehört. Der hätte vielleicht gesagt, sag mal, wie stellt ihr euch das mit den Bots vor? Wie habt ihr das selber erlebt? Kübra, hast du 2 Stunden deines Lebens mit dem Bot verbracht oder mehr? Weil der dich so toll wegargumentiert hat? Oder kann ich dir helfen? Oder warum wollt ihr direkt an die Schulen? Was habt ihr so mit Kindern? So ist das, ja, eben. Ist das eure grüne Ader, die rauskommt, dass ihr da so speziell über die Jungen nachdenkt oder so? Ja gut, das fand ich jetzt nicht ganz fair, aber das war ja auch eher ein Witz. Ja, aber komm, das Ding ist halt, dass sie halbgare Theorien haben, soziologische, dass sie davon ausgehen, dass Sprache zu Hassverbrechen führt und dass sie direkt an die Schulen wollen. Das ist assi. So, du möchtest die Freiheit direkt dort abbauen, wo man den Menschen eigentlich beibringen sollte, was Freiheit ist. Also so dir selber in den Fuß schießen, während du auf ihm rumkaust. So, als ja, dass die Leute das halt eben selber auch zu den Punkten halt eben kommen, weil das fällt mir halt bei diesen Sachen auch irgendwie auf, ne? Weil wenn ich mich halt an meine Schulzeit jetzt erinnere, da gab es natürlich auch ein paar Lehrer, die waren eher, ja, die waren halt politischer als andere und man lernt natürlich auch Sachen, die jetzt eher naturwissenschaftlich sind und man lernt Laberei, wobei die Laberei halt eben natürlich auch irgendwie einen Einschlag hat, dann ein bisschen. Aber im Endeffekt sitzt man halt da und man reift irgendwie heran und man hinterfragt Dinge und man unterhält sich, man lernt andere Menschen kennen und ja, also da wird man ja jetzt auch nicht irgendwie zum Neonazi oder weiß der Teufel nicht, was jetzt ohne irgendwie eine organisierte Kampagne das Ganze in die eine oder die andere Richtung irgendwie zu schubsen oder ohne irgendwelche Expertengruppen, die da dann irgendwie rankommen und alles irgendwie ändern wollen oder so. Na, also von daher, und es ist ja auch so, dass die Leute, die heutzutage heranwachsen, direkt schon mit dieser ganzen Technologie, wo du auf der ganzen Welt halt eben mit sämtlichen Leuten irgendwie dich unterhalten kannst. Also das kann mir keiner erzählen, dass die irgendwie in Gefahr sind, dafür hier die nächsten Krematorien hier aufzubauen oder so. Also tut mir leid, beim besten Willen nicht. Auch ohne eure beschissenen Aktionen, eher mit euren beschissenen Aktionen machen wir dann irgendwelche Gulags für die ganzen bösen Menschen, die ja sowieso keine Menschen sind. Wie wir gerade gehört haben. Also aber ihr seid alle Linke? Lustig. Könnte man da drunter einfach posten. Lustig. Info und ihr seid alle gegen die Bundeswehr und es gibt auch keine abweichende Meinung davon. Und diesen Diskurs so zuzulassen, wie er da jetzt läuft und zu sagen, ja, es gibt ein Links und ein Rechts, adelt die anderen dann wieder. Ja, Gegenrede heißt nicht nur den Troll zu stellen, Gegenrede heißt auch zu sagen, ja mein Gott, natürlich sind hier irgendwie ein paar Leute, die wahrscheinlich sich eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind, aber ich würde mal vermuten, dass der eine oder andere CSU-Wähler hier auch im Raum sitzen dürfte. Ja, interessante Auswahl, ne? Also mir würde noch so eine andere Partei einfallen, die man eventuell dann nennen könnte jetzt, wenn man jetzt vom linken Spektrum und dazu einen Gegensatz haben will. Also. Aber die ja, gut, ich meine, er weiß, er ist in Berlin und mit CSU kriegt man immer einen Lacher und er hat es versucht, aber er ist selber an seiner eigenen Unfähigkeit gescheitert. Er hätte ja auch die Voldemort-Partei sagen können, hätte seinen Lacher unter den ganzen doofen Millennials da aufgekriegt. Das ist halt auch Teil des Diskurses, den wir führen müssen. Nicht alle in diesem Raum sind Linke. Nicht alle in diesem Raum haben was gegen die Bundeswehr. Hannes, glaubst du, dass das auch eines dieser Kernprobleme ist? Sondern nur 98%. Und was ist das für ein Diskurs, den Sie dafür, wollen Sie das nach außen tragen? Guck mal, das ist der Jens und das ist der Peter, den haben wir durch eine Befragung nach dem Vortrag rausgesucht. Peter ist gegen Abtreibung und Jens ist für Ethnopluralismus. Also wir haben unsere Quote an Andersdenkenden erfüllt. Ja, und ich glaube auch, er meinte das eher anders. Er meinte eher so nach dem Motto, dass man ja quasi die Sünde hassen muss und den Sünder lieben, so nach dem Motto. Also die sind ja hier, aber die hören ja unsere Predigt. Und den Diskurs, den wir führen müssen, war jetzt halt eben den Leuten zu sagen, so, ja, jetzt regt euch mal nicht auf, dass hier nur unsere eine Linie irgendwie vertreten wird, weil unter unseren Zuhörern sind ja bestimmt auch noch ein paar, die es anders sehen. Ich meine, was ja auch stimmt, wir hören ihm ja auch zu. Auf dem Podium halt nicht, aber bei den Zuschauern, weiß ich, was hier für aufmuckende Subjekte reinkommen. Genau. Dass wir immer nur denken in links und rechts, in die und die anderen? Ja, wir sind ja irgendwie immer auf der Suche nach Identität. Also, das ist jetzt aber, also nicht, dass die in Soldier und Scout-Mindset verfallen. Also aufgepasst. Ja, das muss ich jetzt nochmal zurückspulen, was der Mann gerade gesagt hat. Hannes, glaubst du, dass das auch eines dieser Kernprobleme ist, dass wir immer nur denken in links und rechts, in die und die anderen? Ja, wir sind ja irgendwie immer auf der Suche nach Identität. Mach doch eine identitäre Bewegung auf. Ja. Und dann versuchen wir uns in irgendein Lager zu begeben. Und wir haben es ja absichtlich bei Hashtag Ich bin hier versucht, uns sozusagen in ein liberales Demokratielager zu begeben. Das war mein Lieblingsding. Absoluter Lieblingsspruch, das liberale Demokratielager. Zum Appell, Leute. Wir sind ja im liberalen Demokratielager. Ich bin hier im liberalen Demokratielager. Jetzt wird geschuftet. Ab in den Steinbruch. Damit wir eine entsprechende Mehrheit auch schaffen, um gegen die illiberalen Kräfte anarbeiten zu können. Ne? Auch das ist eine Positionierung. Die und ich glaube, die sitzen Kräfte, neben die dir. Immer wieder die Meinungsfreiheit auf ihrem Schild tragen. Ja. Das sind Junge. Die liberalen Kräfte in deinen Augen. Genau. Und ja, eben genau wie du sagst, eigentlich sitzt der neben mir, der Liberale. Auch ehrlich gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns wieder ein bisschen mehr positionieren. Dass wir uns jahrelang die Meinung immer sehr offen gehalten haben. Ich kenne das aus dem eigenen Freundeskreis. Ich bin selber so gewesen, mal hü, mal hot. Und ich glaube, das ist ja jetzt langsam vorbei. Andere Leute dürfen das nicht. Du bist selber mal so gewesen, aber andere Leute dürfen das jetzt nicht mehr. Die müssen jetzt alle auf eine Seite. Ich bin selber so gewesen, mal hü, mal hot. Ja. Seit wann ist es eine schlechte Sache, ab und zu auch mal Dinge zu überdenken und vielleicht, wenn man neue Fakten kriegt oder so, die Einstellung zu etwas zu ändern? Also hier bei uns im liberalen Demokratielager, ja, da wird sich nicht hinterfragt. Hashtag ich bin hier. Man muss mal wieder Haltung zeigen und man kann mit einer starken Haltung trotzdem sehr sachlich diskutieren. Oh Gott. Es ist wirklich ein langer Hohn, aber es ist sehr gut, um Sachen zu rechtfertigen, weil ich möchte nochmal auf das aufmerksam machen, was er tut. Ja, er sucht konkret Sachen raus, wo es sehr viele negative Kommentare haben. Nehmen wir jetzt einfach mal ein ganz unrealistisches Beispiel. Du hast eine Firma, die irgendein Produkt auf den Markt gebracht hat und die Kunden sagen auf einmal hier irgendwie, die Qualität war früher besser oder sonst irgendwie oder uns gefällt nicht, in welche Richtung das Ganze geht, ja. Und dann sind die ganzen Kommentare negativ und dann findet der Leute, die da hingehen und gegen diese ganzen Leute positive Sachen anschreiben, um entweder die Diskussion in eine andere Richtung zu führen oder zumindest das Feld auszugleichen. Ja, und das sagt er aus einer Perspektive, wo er aus der Wirtschaft kommt, um das quasi für Unternehmen aus Marketingzwecken in eine nutzbare Form zu gießen und es denen zu verkaufen. Das möchte ich hier nochmal betonen. Deswegen ist er hier. Ja, und das ist der Hintergrund von allem, was er gesagt hat. Und deswegen wird das Ganze noch perfider, worüber ihr euch gerade lustig gemacht habt. absolut richtig. Ja, und ich fand auch dieses kleine Klatschen von Kybra da sehr lustig. Und so zufrieden grinsen, so, ja, ich bin im liberalen Demokratielager mit meinem Kopftuch. Ja, und vor allem, ja, wir benutzen die gleichen Talking Points, juhu. Du nickst und du klatschst, du hast auch das Gefühl, wir sind zu haltungslos? Wir, die nicht rechtsradikale Gesellschaft? So komplett politische Person, die nur für ihre Politik bekannt ist, hast du das Gefühl, wir sind zu haltungslos? Also ich sehe schon starke Bemühungen, also so ich bin hier oder auch andere Aktionen, da sehe ich, dass auf jeden Fall etwas im Wandel ist, also ja, also du sprichst ja nicht nur darüber, du machst es ja auch und dadurch hat das ja auch eine Auswirkung auf andere, die genau das tun, Haltung zeigen, sich engagieren, also ich sehe unheimlich viele Menschen, die sich sehr bemühen, aber ich bin da halt total bei dir, dass es noch mehr braucht und das auch sozusagen die Angst nicht immer besteht, okay, wenn ich was sage, bekomme ich einen Shitstorm ab, sondern dass man auch einsieht, dass wenn man Haltung zeigt. Ja, aber was für ein Weltbild hast du, wenn du permanent Angst hast, dass du einen Shitstorm abbekommst, wenn du deinen Mund aufmachst? Also da bin ich auch mal gespannt. Also da sitzen die Leute wirklich den ganzen Tag an ihrem Twitter und denken sich, oh, was muss ich jetzt schreiben? Hoffentlich wird das nicht so oft retweetet. Sitzt die wirklich so an ihrem Twitter? Meine Güte. Dann bekommt man auch Reaktionen und es ist nicht so, dass alles so schön rosa und alles bunt ist und wir zeigen jetzt mal Haltung gegen Rassismus und für Vielfalt und dann passiert nichts, sondern es passiert etwas. Wir leben, du hast ja diesen Begriff schon genannt, in einer Gesellschaft, wo aktuell ein Kulturkampf ausgetragen wird. Also du hast ja, wir sprechen ja auch immer wieder über... Ja, und wer hat den erklärt? Also das fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, genau wie bei dieser GEMA-Gate-Sache damals. Da, ne, wie du vorhin schon meintest, dass die Leute reden da plötzlich über Kulturkampf und so ein Kram. Und da habe ich damals auch gedacht, so, na, das ist aber eine komische Analyse, bis ich dann gemerkt habe, so, ja, die haben den halt erklärt, ne? Und deswegen haben wir dann halt den Kulturkampf. Überleg mal, es herrscht Kulturkampf und niemand geht hin. Nein. Ja, schön wär's. Aber die sind ja da. Über das, was passiert und was für Verstrickungen dort sind, was für Verstrickungen bei Breitbart sind. Und wenn man, erinnert euch vielleicht an letztes Jahr von BuzzFeed, gab es einen Investigativ-Report. Ja, BuzzFeed ist investigativ, aber Breitbart ist scheiße. Enough said, also... zu sagen, wo E-Mails zwischen Steve Bannon und Yiannopoulos, dem Shooting-Star der Alt. Ja, genau. Der eine, der bei dem Ding arbeitet, wo der andere der Chefredakteur ist, die schreiben sich E-Mails. Skandal. Ruft die Polizei. Ja. Tried in den USA. Und dort fällt immer wieder ein Begriff oder bestimmte Begriffe, die alle ganz klar signalisieren, diese Menschen glauben sich im Krieg. Und ja, weil ihr den erklärt habt. Ich bin gar nicht dafür, dass wir sagen, wir sollen uns alle im Kriegszustand wehren und alle panisch umherirren, sondern einfach nur sich zu... Die anderen sollen kapitulieren und, ja. Und sich in die bunte Welt einfügen. Das ist der Zustand, in dem wir sind. Vergegenwärtigen, dass wir uns in einem Diskurs befinden oder in Debatten befinden, wo die anderen, in Anführungszeichen, sich im Krieg glauben und dementsprechend zu anderen Mechanismen und zu anderen Werkzeugen greifen. Und wir uns... Ach ja, die sollen morgens ankommen, ihre Hände öffnen und sich ihr Katjes geben lassen von der Kopftuchmuslima. Uns einfach auch wappnen müssen, dass uns klar sein muss, wenn man heute in Deutschland Haltung zeigt, dann bekommt man bestimmte Reaktionen. Und nicht das zu normalisieren, sondern sich das zu vergegenwärtigen und sich deutlich zu machen, jetzt gibt es auch etwas, was man verlieren kann. Also unsere Deutungshoheit, unsere Position und unsere angebetet werden auf irgendwelchen Republika-Veranstaltungen. Wir können es verlieren. Hilfe! Andere Menschen haben auch eine Meinung. Oh Gott, oh Gott. Es ist etwas, was wir verlieren können. Und ich sehe halt, wie sehr viele meiner Freundinnen und Freunde aus der Wissenschaft, aus Kunst, Kultur, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht muslimischen Glaubens sind, die schwarz sind, die alle ziehen sich immer mehr zurück, weil es so erschöpfend ist. Und da sind halt all jene gefordert, die nicht direkt betroffen sind, endlich Haltung zu zeigen. führt unsere Kämpfe für uns. Los, engagiert euch. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen nur davon profitieren. Macht, macht, macht. Einzustehen, also auch auszuhalten. Ich als der Opa der Runde muss Kybra auch leider sagen, das Leben ist so. Das Leben laubt einen aus. Das Leben kostet einen Kraft. Das Leben kostet einen immer wieder Kraft, weil du hast Probleme mit dummen Menschen. Ich habe auch Probleme mit dummen Menschen. Weißt du, Kybra? So einfach ist das. Jeder trägt sein Päckchen. Nur, dass du anscheinend nicht bereit bist, das zu tragen, sondern du möchtest das lieber anderen Leuten aufbürsten mit diesem komischen Schuldding. Ja, jetzt ja, müsst ihr aufstehen. Jetzt seid ihr dran. Ja. Die Kybra hat aber erkannt, dass du gar kein Mensch bist. Ah, weil sie erkennt das halt. Genau, das ist jetzt so wie bei Sixth Sense. Du bist die ganze Zeit schon. Zerstörung. Du bist die ganze Zeit schon ein Bot und du wusstest es gar nicht. Du hast immer mehr dazugelernt, bis du irgendwann gedacht hast, du wärst ein richtiger Mensch. Scheiße, so, ich bin enttarnt. Die Republika, die hat es mal wieder herausgefunden, du. Ich lösche mich. Das ist, wenn man sich für jemanden einsetzt, dass es wehtun kann. Das ist nicht alles irgendwie Selectivism-mäßig ein Like und das war's, sondern das ist wirklich gerade ernst. Und für viele von uns steht wirklich die Frage offen, wollen wir in 10 Jahren noch in Deutschland leben? Ist das noch... also ja, bitte nein. Also bitte stellt die Fragen von Nancy und ja. Dann steht auch dazu. Bitte, geniale Frage. Endlich kommen wir zu den richtigen Themen. Ich find's klasse. Kommt drauf an. Frau Gümüşay hat ihren Hauptwohnsitz übrigens in Oxford. Nur mal so am Rande. Das ist auch interessant, ja. Ich frage mich eh, wie man dazu kommt. So, mein Hauptwohnsitz ist in Oxford, aber ich bin in einem anderen Land politisch aktiv. Das sind so Leute, die mir überhaupt nicht suspekt vorkommen. Ich fühle mich aber eigentlich zu den Sitten und Gebräuchen eines dritten Landes zugehörig. Also das ist schon, man muss die drei innere Persönlichkeiten jonglieren. Sehr suspekt. Ja, das tut mir dann auch furchtbar leid, liebe Kybra. Also man wünscht dir ja Gesundheit auf jeden Fall, aber diese Frage mit dem, in welchem Land lebe ich, die kannst du dir gerne stellen für dieses Land und die kannst du auch gerne verneinen. Da stirbt ja keiner dran und ich glaube auch, da wird es uns allen besser gehen dann hier. Es ändert sich ja auch nichts. Sie bleibt ja dann nur in Oxford. Ja. Können wir in einer Gesellschaft leben, wo unsere Zugehörigkeit ständig in Frage gestellt wird? Ein Thema ist, also wie viel könnt ihr in einem Tag in den letzten 3 Jahren... Können nicht die anderen irgendwie in einer Gesellschaft leben, wo unsere Zugehörigkeit deren Freiheiten einschränkt? Wäre das nicht viel einfacher? Ja, genau. Jahren ändern, wo nicht in Deutschland irgendwo über den Islam. Ja, hier Allahs Gesetze, die werden gar nicht geachtet in diesem Land. Stellt euch das mal vor, Skandal oder wie? Ja, geredet worden wäre, also ich nicht. Und dann gibt es aber so Leute, auch im linken Spektrum, die von einem Kuschelkurs gegenüber Muslimen schwafeln und ich frage mich immer, wann der war und wieso ich nicht eingeladen war. Und. Und ich also finde sie einfach, ist doch gerade auf der Bühne, sie ist doch wortwörtlich eingeladen worden. Ja. Also, auch wieder wahr. Also, der Kuschelkurs findet doch gerade in diesem Moment statt. So. Eben, von welcher anderen Religion laden wir denn Leute ein? Ich meine, okay, es sind sicherlich ab und zu noch Vertreter des Judentums im Fernsehen, aber laden wir irgendwelche Leute nur wegen ihrer Religionszugehörigkeit und ihrer daraus entstammenden Ideologie zu Tagungen oder ins Fernsehen ein sonst? Ja, ich glaube, der dicke CSU-Politiker war bestimmt auch total kuschelig. Mhm. Dass wir jetzt wirklich vergegenwärtigen müssen, es ist ernst, es gibt etwas zu verlieren, es braucht mehr Menschen, es wird nicht einfach, es wird auch nicht schön, aber es ist wichtig, einzustehen für das, was uns ausmacht, was uns zusammenhält, für unsere Pluralität. Und das ist nicht die Aufgabe. Nee, unsere Pluralität ist nicht das, was uns zusammenhält. Also, tut mir leid. Überhaupt hat jeder Bürgerkrieg mit Pluralität, mit zu viel Pluralität angefangen. Also. Und das Ding ist, in eurem Buch steht auch nichts von Pluralität. Da steht was von Singularität. Das ist halt das Ding und ihr folgt diesem Buch. Das sagt ihr selber. Da steht Singularität drin. Ja, und die Menschen müssen sich auch nicht alle zusammentun und an einem Strang ziehen immer. Also und gerade nicht, wenn man sich irgendwie hinstellt und von Pluralität einerzählt. Aufgabe von Menschen, die direkt betroffen sind, sondern von all jenen, die es nicht sind. So viel Applaus für den scheiß Kalenderspruch, der nix, aber auch gar nichts hilft. Ja, es ist meine Aufgabe. Gerald, du wolltest dazu noch was sagen. Republika angeguckt und das ist beispielsweise eine Tendenz, die mir sehr stark aufgefallen ist. Das habe ich vorhin auch schon im Zusammenhang mit den Buzzwords erwähnt. Und zwar, du musst einfach nur 3, 4, 5, 6 Buzzwords hintereinander sagen, mit Kommen verbunden und das Publikum, wahrscheinlich sind die überladen dann die Gehirne und die klatschen einfach. Und das habe ich bei sehr vielen verschiedenen Talks gemerkt, dass halt die Leute bei dem größten Quatsch geklatscht haben, es musste halt nur mit genug Inbrunst irgendein langer Kommasatz vorgetragen werden. Das scheint irgendwie die Leute zu triggern. Ja, ich finde, manchmal ist von außen, weil wir sehen uns ja auch immer wieder mal auf Panels und so. Wir haben vorhin ein bisschen gelacht, weil wir manchmal... Bei diesen Kuschelkursen, ja. ...ist diese kleine Szene von dem Thema, das noch keinen Namen hat, relativ klein. Und das hat schon auch einen Grund. Das hat auch einen Grund, weil das Thema, das noch keinen Namen hat, einfach in dieser Form seit 2 Jahren auf dem Markt ist. Dass Akteure, dass Organisationen, die jetzt... Das Thema hat doch einen Namen. Abel, welchen Namen hat das Thema? Kulturmarxismus. Genau. Das in anderen Bereichen, ich vergleiche es immer gerne mit Umweltschutz. Der Umweltschutz hat sich über Jahre mit großen Organisationen zum Thema, das gesellschaftlich breit gestreut ist, durch große Institutionen und Organisationen, die auch das entsprechende Funding und das entsprechende Backing und auch die Leute dahinter haben. Ja, Funding, Backing, endlich fallen die richtigen Worte. Funding, Backing, stopf mich voll mit deinem Geld, stopf es mir überall hin. Das war ein langer Weg, um hinzukommen, wo man heute sagt, hey, da wird ja doch einiges gemacht, mal mehr oder mal weniger sinnvoll, aber es ist ein durchaus nicht ganz unähnliches Thema. Bei unserem Thema, das uns irgendwie ständig auf Panels treibt und das Talkshows treibt und Bücher und Spiegelausgaben, treffen wir immer nur dieselben 4 bis 8 Leute, die alle irgendwie entweder Individuen sind oder kleine Organisationen, die sich gerade mit Ach und Krach seit einem Jahr selber tragen. Staatliche Hilfe ist immer vorgekommen. Kleine Organisation, gefördert von IBM, Mercedes, von verschiedenen Bundesministerien, Ableger in Griechenland und in Irland. So kleine Organisation. Ja, bestimmt. Mhm. Wir machen uns die Taschen voll von wegen. Es gibt keine materielle Entscheidung, die so schlecht sein könnte wie das, was einer von uns 4 hier macht. Das sind Themen, natürlich. Die sind wichtig. Es gibt staatliche Förderung, EU-Förderung, extrem überschaubar. Das ist alles echter Enthusiasmus. Und das wollt ihr alle haben, für eure Genkultur. Überschaubar, ja. Extrem überschaubar, genau. Hallo. 100 Millionen im Jahr. Ja, ich erinnere nur an den Stream letztens, wo wir über Demokratie leben, was nur eine Kampagne war, geredet haben, wo die 108 Millionen Euro in einem Jahr ausgegeben haben. Ja, überschaubar, my ass. Ja, was glaubst du, warum er den Umweltschutz als großes Ding vorne weggetragen hat? Guck mal, wie aus Umweltschutz eine Industrie geworden ist. Das möchte er auch gern für, keine Ahnung, wie man das nennen will, geistige Hygiene. Nun, ich habe das wirtschaftliche Motiv ja schon mehrmals angedacht. Der eine Herr, der ist halt gerade dabei, das unternehmerisch auf die Beine zu stellen. Und der Herr hier, der ist ja früher in der Marketingagentur gewesen, die arbeiten wohl auch hinter den Kulissen zusammen. Das ist auch kein Zufall, dass die beide im gleichen Talk sind. Nur so nebenbei. Ja, genau. Der andere hat auch schon mal bei der Naumann-Stiftung für die Freiheiten einen Vortrag gehalten, der zum Glück bei Facebook übertragen wurde oder zu meinem Unglück, dass ich mir das angucken musste und mir die ganze Zeit an die Stirn fassen musste wegen dem Krempel. Weil da hat er damals auch schon gesagt, dass also dieses Ding von Herrn Hensel ihn motiviert hätte, da sein Ich bin hier da irgendwie auf die Beine zu stellen. Und die neue Vorsitzende von den Jungen Liberalen ist ja auch ein großer Fan von Herrn Hensel, den wir hier gerade wieder eingeblendet sehen. Die hatte sich auch bei einer Veranstaltung von den Jungen Liberalen, die ich mal gesehen habe, auch in der Facebook-Übertragung, quasi dazu geäußert, dass das eine gute Aktion ist, die der Hensel macht. Und ja, also das sind so wieder so ein bisschen die negativen Seiten. Das ist viel Idealismus. Jeder von uns arbeitet irgendwie aus seiner eigenen Tasche heraus in eine Idee rein, die ihn persönlich wirklich umtreibt. Und das heißt auch am Ende... Das liberale Demokratielager. Ende des Tages, Unterstützung kann auch einfach Solidarität bei einer pluralistischen Gesellschaft bedeuten, kann aber auch ganz einfach eine Spende bei Ich bin hier oder einem von uns sein. Ganz platt gesagt. Und davon geht es einfach zu Geld, wenig. Gib mir all euer Geld, gib mir all euer Geld. Isn't funny in the rich man. Ja, aber ganz plural, so alles voll plural. Wir nehmen Scheine in allen Farben. Streckt mich nie damit. Ja, die nehmen bestimmt auch Kryptowährung Geld an, alles was geht. Ich kann immer die Kontonummer einblenden. Ja, hier ist so. Muss einfach auch mal gesagt werden. Ja, muss mal gesagt werden. Ich glaube, das, was sich am meisten verändert hat im Vergleich zu vor 2 Jahren, das kam, dass der Hass, die Trolle, diese Hetze kam sehr schnell, sehr gewaltig und sehr plötzlich. Und ich glaube, wir Medien, Politik, Zivilgesellschaft waren überfordert. Wir waren ganz schön entsetzt von dem, was da auf uns zurollt. Und ich habe den Eindruck, dass im Unterschied zu vor 2 Jahren... Also ich habe bei Amadeo und Twinge Stiftung mal gehört, dass dieses auf einen zurollen, Welle und so weiter und so fort, das ist ganz schlimmes Nazisprech. Das darf man alles nicht benutzen. Laufen wir nicht mehr nur blind dagegen und versuchen uns irgendwie zu wehren und versuchen das irgendwie in den Griff zu kriegen, sondern ich glaube, jetzt gerade geht es darum, wieder vor die Welle zu kommen. Und das, finde ich, wird immer ganz schön, wenn Kübra darüber redet, dass wir eigentlich unsere eigene Agenda verdammt nochmal setzen müssen. Wir haben noch 10 Minuten also, und ich würde... Wir müssen unsere eigene Agenda setzen, während du bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook, überall einen linkslastigen Bias hast, während du Kampagnen wie noch was auf EU, auf Bundesebene, auf UN-Ebene hast. Und dann heißt ja, wir müssten jetzt aber unsere Agenda endlich setzen, während im Voraus allen im Gehorsam des NetzDG bereits verabschiedet ist. Also ich das ist keinerlei überschaubar, Ebel. Aber wo man Tweets löscht, löscht man am Ende auch Menschen. So. Ich würde jetzt total gerne noch eine kurze Runde machen. Wie geht es weiter? Was sind eure konkreten Pläne oder eure großen Visionen für die nächsten Monate, vielleicht auch für die nächsten Jahre? Franziska, fangen wir mit dir an. Ganz leichtes Thema. Also mein ganz konkreter Ansatz für dieses Jahr ist, auch wenn es ein bekanntes Thema ist, ich möchte mich, weil ich finde, wir reden viel über Gegenrede, aber mir fehlt es da an konkreten Ansätzen, mir fehlt es an Menschen, die zu Wort kommen, die einfach mal sagen, was sage ich wenn, das ist mein Thema dieses Jahr und das werde ich dieses Jahr machen, weil ich finde, es gibt unfassbar viele Themen, sei das Antisemitismus, sei das Sexismus, vielleicht auch die Diskussion, nochmal die Diskussion um den Islam, ich weiß es nicht. Es gibt einfach gefühlt bei mir jeden Tag 10 Themen, die mir jeden Tag auffallen. Wo ja, auf jeden Fall schon mal 3 komplett unterschiedliche Dinge. Ich finde, da kann ich nirgendwo kurz drauf zugreifen. Das ist mein konkreter Ansatz jetzt. Die große Vision. Du musst keine haben. Ich hätte gerne eine. Ich habe sie gerade tatsächlich nicht. Ich glaube, Chill Friends, fuck Essex. Ich glaube, es ist dann, wenn dann ein Wunsch, und den habe ich auch vorhin schon mal gesagt, ich möchte diesen Punkt knacken, den ich vorhin schon mal gesagt habe, den du auch noch mal jetzt gesagt hast, dieses Mitstreiter-Thema. Wenn wir in 2 Jahren hier noch mal sitzen, dann würde ich mir, und das klingt jetzt total doof, wünschen, dass keiner von uns hier sitzt. Dann wünsche ich mir, dass hier 4 ganz andere Menschen sitzen, die zwischen 70 und 12 sind, keine Ahnung, die über ganz andere Wege zu diesem Thema gefunden haben, die vielleicht gar nicht mehr über Hass sprechen, sondern über, ich habe übrigens das ins Leben gerufen und ich bin über einen Workshop im Gymnasium reingekommen, ich bin über ein Unternehmensprogramm, was, keine Ahnung, irgendeine große Firma gegründet hat. Ja, ab an die, in die Firmenkulturen, ab an die Schulen, Gesellschaft umwälzen, ohne staatlichen Kram, einfach halt eben auf dem zivilen Weg. Auf das Thema gekommen und ich bin über einen Artikel. Der Republika-Jugend soll jedes Kind sein. Artikel von dir draufgekommen und habe dann selber was gemacht. Und diesen Punkt würde ich gerne knacken. Und dafür habe ich keinen Ansatz, aber vielleicht ist das das, was ich jetzt mitnehme für mich heute, dass ich mir das mal vornehme für dieses Jahr, zu überlegen, was könnte visionär, egal in welche Richtung, der Stoßpunkt sein, wo man sagt, wie überwinden wir diese Hürde, ob technisch oder im Kopf? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja, wie überwinden wir diese Hürde, technisch oder im Kopf? Das erinnert mich an dieses Ding aus 1984, so nach dem Motto, wir machen erst das Gehirn sauber und dann blasen wir es raus. Ja. Ja, die einen wollen dicke Bretter bohren und die will wenigstens ihr Brett vom Kopf entfernen. Jetzt muss es nur noch finden. Hannes. Ich weiß nicht, ich saß am Gardasee und du wolltest von mir die einfache Lösung. Ich guckte aus Wasser und ich fand sie nicht. Also ich glaube letztendlich, also es geht sehr stark im Kern um Verantwortungsübernahme aller Instanzen für ein überzeugendes Gesellschaftssystem. Warte mal. Was? Egal von seinem gesellschaftlichen Überzeugungssystem, aber was die Frau vorher gesagt hat, sie wollen Panels haben, Aufklärung von Firmen, ab in die Schulen, das ist eigentlich nur Infiltration auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Also was anderes hat sie gerade da nicht besprochen. So, wir müssen eine Bewegung haben, die überall vor Ort ist. Universitäten, in den Schulen, in den Firmen, in den Medien. Weißt du? Abel, das ist so, weil die lieben halt alle Menschen. Wie heißt ja, die anderen müssen es noch lernen, damit sie auch richtige Menschen werden. Und richtig lieben. Wie heißt der nochmal? Juri Besemenov. Und damit die da keine Angst mehr haben müssen. Willst du etwa, dass die Kybra Angst hat, Ebel? Ja, Juri Besemenov. Ihr kennt ihr den, der Warning to America? Der Typ kommt mir immer stranger vor. Ja. Ach, der beschreibt aber allerdings auch nur die Standardzersetzungsmethodiken, die nicht nur die Sowjetunion angewandt hat. Mich erinnert der hier gerade irgendwie so an so einen italienischen Schlagersänger. Er hat auch gerade was vom Gardasee geschwafelt, ne, wie der da so steht in seinem. Ja, das liegt aber daran, dass es nicht die digitale Bohem da irgendwie ist. Ne? Und der Katze auf der Bühne, Stronzo Stupido aus Italien. Genau, also wenn er jetzt die letzten 10 Minuten noch benutzt, um noch irgendeinen schmalzigen Song daher zu leihen, würde mich das gar nicht wundern. Du musst erst ein Kaugummi ausspucken. Ja, und das muss man sich nochmal vor Augen führen. Und ich glaube, da müssen alle Beteiligten müssen ein paar Hebel ziehen. Also ich kann dir nicht die eine... Oh Mann, hör doch auf zu schwätzen, wenn du nichts zu sagen hast. Also singen wir tatsächlich vielleicht besser. Ich möchte übrigens zu Protokoll geben, dass Menschen, die auf einem Panel Kaugummi kauen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass er irgendwelche Amphetamine konsumiert oder sowas. Das ist nicht normal, dass du mit einem Kaugummi auf der Bühne hockst. Ich finde das merkwürdig. Das ist New Economy Hipness. Ich will ihm jetzt nicht pauschal unterstellen, dass er Drogen konsumiert, aber hast du einen Kiefer oder was? Warum kaust du Kaugummi? Mich triggert das. Guckt doch so ein bisschen diabolisch hier auf dem Stuhl. Damit das Gehirn besser durchblutet wird wahrscheinlich. Ja. Den einen Hebel nennen, sondern ich kann nur sagen, bessere, schnellere Rechtsdurchsetzung, Bildung von jungen Menschen. Ja, aber bessere, schnelle wisst ihr was, liebe Leute, bessere, schnelle Rechtsdurchsetzung, wer sowas fordert, der ist nicht irgendwie hier hippe Gegenkultur, die irgendwie hier alles irgendwie sichern muss, sondern der ist das Establishment, so, wenn ihr die Kulturkampfleute irgendwie seid, ne, also ja, das Gesetz durchsetzen und der will einfach nur Deregulation, damit der mehr Geschäftsmodelle draufbauen kann, auf der Unwissenheit der einen Leute und auf der Ideologie der anderen Leute. Also ja, das soll das doch mit dem Schlagersänger versuchen, vielleicht hat er da doch mehr Chancen. Er ist ja schon sein eigener CEO, von daher. Ich möchte, dass sich die großen Plattformen an ihre Gemeinschaftsstandards halten und die Medien an ihre Netiquetten. Na, ich möchte, dass mehr Menschen sich beteiligen am Dialog in den sozialen Medien. Ja, mehr Menschen, aber nicht die anderen, weil die sind ja keine Menschen. Und ja, wir müssen uns alle nur an die Regeln halten, finde ich auch gut. Ausbauen können und dass sie den Mehrwert in meiner Tätigkeit bei ihnen erkennen, weil ich die Hate Speech für die regulieren kann. Das höre ich, wenn der so redet. Also du merkst, ne, das sind irgendwie viele Hebel, aber ich glaube, wenn die gezogen werden gleichzeitig, dann schaffen wir halt den nächsten Schritt. Und eine Sache vielleicht noch, ich möchte mal irgendwie ein Format haben im Netz, wo wir mal wirklich die großen Themen diskutieren können, also sowohl auf Werteebene als auch auf politisch aktueller Ebene. Wir müssen den Hebel ziehen. Bei den Weltraumaffen. Wir müssen den Hebel ziehen und dann fragen wir nochmal, ob das jetzt 3 Finger oder 4 Finger sind, die wir hochhalten. Ich habe tatsächlich eine Vision, und zwar hast du die eigentlich schon genannt gehabt. Ich habe mich vor 2 Jahren gefragt, was würde ich tun, was würde ich schreiben, was würde ich denken, was würde ich machen, wie würde ich leben, wenn es keinen Rassismus, keinen Sexismus, keinen Antisemitismus und so weiter und so fort auf dieser Welt gäbe. Und ich hatte wirklich sehr lange gar keine Antwort, und es hat mich auch ein bisschen schockiert, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr getrieben gelebt habe in den letzten 10 Jahren und habe dann angefangen, nach Antworten zu suchen und habe gemerkt, das war dann so meine ganz persönliche Vision, zu schauen, was ist meine Vision, und ich habe jetzt eine. Und ich habe mich gefragt, eigentlich das, was du zuletzt gesagt hast, ich möchte, dass wir vorleben können, dass wir ausprobieren können, dass wir experimentieren können, wie könnte öffentliches Denken funktionieren. Und ich halte es für horrend, dass wir in unseren öffentlichen Formaten wirklich nahezu wenige bis eigentlich keine Formate haben, die vorleben. Ja, wir brauchen Formate, die vorleben und öffentliches Denken. Also und wir träumen von einer Welt, in der es keinen Rassismus mehr gibt. Also mich würde vor allen Dingen mal interessieren, also sie sollte mir mal ein Szenario nennen, wie man sie kritisieren dürfte und das, was sie tut, so ganz generell, ohne dass es rassistisch ist. Oder den Islam kritisieren, ohne dass das rassistisch ist. Das würde mich mal interessieren. Öffentliches Denken hört sich einfach so massivst kollektivistisch an. Also, okay. Ja, das ist dann immer so ebel. Da kommt halt der Muizin und der ruft dann und dann wird öffentlich gedacht. So, am Tag. So ganz öffentlich. Zeigen, experimentell zumindest probieren, wie man über sehr kontroverse, vermeintlich kontroverse Themen diskutieren kann, auf eine konstruktive Art und Weise. Und ich dachte mir, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn sie nicht an öffentlichen Denkprozessen teilhaben kann? Was macht das mit einer Zivilgesellschaft, wenn sie nicht sieht, wie über diese heißgekochten Themen diskutiert werden kann, auf eine konstruktive Art und Weise? Und habe dann sozusagen den Hut aufgesetzt und mir gesagt, gut, dann werde ich daran arbeiten. Und so meine Vision ist oder meine ganz persönliche Intention und mein Ziel ist, an verschiedenen kleinen Stellschrauben daran zu arbeiten, dass öffentliches Denken vielleicht möglich wird oder möglicher wird, dass wir konstruktive Formate haben, wo wir über heißgekochte Themen sprechen können, dass wir öffentlich wirklich denken können und öffentliches Denken vorzuleben. Ja, aber wenn es doch heiß ist in der Küche und du das nicht abkannst, wie heiß es in der Küche ist, weil dir das ein schlechtes Gefühl macht, dann kannst du doch nicht öffentlich in einer heißen Diskussion teilnehmen. Also. Öffentlich denken, was meint ihr einfach sprechen? Wahrscheinlich. Oder ist es einfach nur ein fancy Word für sprechen und das möglichst mit Geld und vor einem Publikum. Ja, weil denken klingt natürlich oder den Kopf schüttelt. Denken klingt so schön, ja, nachgedacht halt, ne, so nach besonders hohem im Vergleich zu sprechen, was ja auch einfach Quasseln sein kann, ne, also. Das ist so mein kleines persönliches Ziel und ich glaube, daraus erfolgt dann mehr. Vielen Dank. Daraus erfolgt. Jetzt obliegen mir die Abschlussworte? Nee, nicht wirklich. Nein, die mache ich natürlich. Kein Druck. Wir haben als Ziel dieses Jahr als Verein, wir kümmern uns ja ein Stück weit mehr um digitalen Massen hast, also jetzt nicht unbedingt die Gegenrede in Kommentarspalten, sondern eher wirklich, wenn es um Subjekte oder Institutionen geht, die ganz viel Hass auf einmal ausgesetzt sind. Wir haben dieses Jahr ein Schwerpunktthema, das wir Hate Aid genannt haben. Da haben wir jetzt eine Förderung bekommen für ein konkretes Projekt, das in der Tat uns hilft, einen ersten Schritt in eine Richtung zu setzen, wo wir sagen, naja, wir müssen mal aufhören, über die Hater die ganze Zeit zu reden, sondern vielleicht mal über die Gehateten, weil davon gibt es halt doch mittlerweile sehr viele. Im Wochentakt, im Halbwochentakt kommen neue dazu. Und bevor sich jemand endlich mal eine Kugel... Ja, schon crazy, wie das läuft, ne? Irgendwie wird da jeder Teil dran haben an diesem Gehatet werden. Will er da eine Talkshow aufziehen mit Rainer Winkler und Mimon Baraka und Mario Heinz Kiesel oder was wird das? Boah, das wäre schon lustig. Ja, würde ich mir auch angucken. Also die Plattform, die der betreibt, die auch Fördergelder schon bekommen hat, die halt auch mit anderen Unternehmen kooperiert, die, wie er es halt beschreibt, ist, er sammelt quasi die Leute, die Opfer sind, die Geschädigten sind, in Anführungszeichen. Und das hat halt einerseits den Charakter, dass er halt die Kampagnen fahren kann, dass er gucken kann, welche Leute sind unterstützungswürdig, in Anführungszeichen. Andererseits, ich will da nicht zu sehr spekulieren, aber durchs Netzdurchsetzungsgesetz gibt es ja auch gewisse Klagerechte, die neu sind. Ja, und wenn man da Kunden zu Kooperationspartnern zusammenführen kann, ja, da kann man sich ja vielleicht auch ein Geschäftsmodell draus stricken. Aber das ist reine Spekulation. Erfahrung, würden wir gerne eine Plattform von dem angucken, es wirkt halt schon sehr seltsam. Schaffen, all diese Lücken, die es momentan nicht gibt, aufzufüllen und mit einer Selbsthilfe im Prinzip zu füllen. Da würden wir gerne einen Beitrag zu leisten. Also das ist für unsere Organisation Schwerpunktthema dieses Jahr. Es gibt aber noch, wenn man sagt, die Vision, die vielleicht daran anschließt, Hass behandelbar zu machen, in Anführungszeichen, aus einer Opferperspektive, angegriffenen Perspektive, heißt auch, das Tool ein Stück weit zu entschärfen. Und ich glaube, es wäre ganz toll, wenn die Bubble, die nicht auf der Republika ist, sondern der Rest, der nur Zeit liest und glaubt, die Republika hat nichts mit ihm zu tun, versteht, dass die Mechanismen von Hass dazu da sind, die große Meinung zu kapern und die im Zweifelsfall über halt Printmedien immer noch besser funktioniert oder über andere Beiträge als über Twitter. Also wenn wir es schaffen, meinem Vater zu erklären, dass er nicht auf Twitter sein muss, um die Meinung von Twitter reingespült zu bekommen, dann wäre das, glaube ich, für mich so das Metaziel im nächsten Jahr. Das müsste die Gesellschaft schaffen. Was? Sie möchten also möglichst, dass möglichst viele Gruppen sich nicht am Diskurs beteiligen? Haben die das am Anfang nicht anders formuliert? Wenn sein Vater und die Leute nicht mehr teilnehmen sollen, weil die sind ja die können das gar nicht, die verstehen das ja gar nicht und so, bla bla bla. Nee, ich glaube, was er jetzt eben meinte, ist, dass wir ja auch trotzdem noch darauf achten müssen, dass natürlich jetzt hier der Mainstream-Journalismus, halt die alten Meinungsmacher, dass die natürlich auch noch auf Linie bleiben. Ne? Also nicht nur die Online-Sachen, wo das jeder irgendwie machen kann, so wie sein Vater halt, dass der dann natürlich auch die Linie dann braucht in der Zeit und nicht nur auf Twitter bei den Ich-bin-hier-Leuten und so. Vielen Dank an euch. Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wir nicht mehr nur reden und uns nicht mehr nur Sorgen machen, sondern ich glaube, die gute Nachricht ist, dass Dinge passieren, dass wir Dinge tun, dass wir nicht den Mut verloren haben, dass wir mehr werden. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wir in 2 Jahren hier sitzen werden und sich wieder Dinge getan haben. Werden immer mehr. Weißt du, die können auch sagen, so Dinge sich zusammen, weißt du? Also so. Ja, ohne Scheiß. Die Rede hätte man auch halten können in der Wochenshow nach dem Überfall auf Polen. Wir haben Dinge getan. Ja, die Rede hätte man auch im Bundestag vor wenigen Wochen halten können. Erinnerst du dich nicht mehr daran, dass auch die Ministerin Dinge erreichen wollte mit Dingen, die irgendwie anderen Dingen? Ja, genau. Das waren aber, glaube ich, andere Dinge. Ja, so ein Ding. Dickes. Ich soll dringend darauf hinweisen, dass heute um 16.15 Uhr im Meetup Space 1 gemeinsam gegen Hate Speech von Das Netz stattfindet. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, um noch mehr darüber zu reden, was wir tun können. Auch das ist eine gute Nachricht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tja, jetzt habe ich das aber irgendwie verpasst. Ich meine mich eigentlich zu erinnern, dass in diesem Ding auch so ein Hinweis auf die Löschdicht-Doku drin war. Oder ich habe das jetzt gerade überhört oder ich erinnere mich falsch, aber ja. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was eine Blase, echt. Ich meine, wir sind auch in einer, aber wir gucken ja raus, wir hören uns den Blödsinn ja an, den sie reden. Wir versuchen ja irgendwie rauszufinden, wie die ticken, aber das ist eine Wand, mit der man da kommunizieren würde. Also, da kommt ja außer Schuldzuweisungen nach einer Zeit nichts mehr zurück, das kennt man ja aus dem Netz. Tja, und was du auch gerade gesagt hast, ich habe mir mehrere Talks von der Republika jetzt angeguckt und ja, das Niveau lässt einfach wirklich sehr zu wünschen übrig. Ja, und es wird sehr schlimm, immer schlimmer. Ich verfolge die Veranstaltung ja schon fast, seitdem es die Veranstaltung gibt, und das Niveau sinkt einfach immer weiter. Sinkt immer weiter, und Sachen, die wirklich es wert sind, sich anzugucken oder anzuhören, sind sehr rar gesät. Aber es gibt sie. Ich werde sie unter den Kommentaren nochmal verlinken. Zumindest ein paar Sachen, die ich mit einigen Vorbehalten natürlich immer, aber trotzdem gut finde. Das sind halt hauptsächlich irgendwelche technischen Sachen, wo es um technische Sachen geht, die aber auch interessant sind. Technische Dinge. Nicht trocken, ja. Irgendwelche Coding-Sachen oder so. Ja. Welche Dinge sind denn das, um die es da geht? Zum Beispiel ein Anwalt redet über das Netz.dg. Ja, und halt aus rechtlicher Sicht und zu den Schlüssen, da kann man ja eigentlich nur zu gewissen Schlüssen kommen, wenn man das halt aus rechtlicher Perspektive sich anschaut. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Das war der vom Heise Verlag, glaube ich. Allerdings, auch nur mit Einschränkungen natürlich, weil der auch so Zeug sagt, wie halt eben hier irgendwie, ja, dann haben sie den Tweet gelöscht von dem Heiko Maas, wo er irgendwie drin geschrieben hat, so, ja, jetzt wo ich hier in der Moschee irgendwie bin, merke ich mal wieder, was für ein Idiot Sarrazin ist. Und dann sagt er dann so, ja das mit dem Idioten von Sarrazin und so weiter. Das auf jeden Fall nicht, und es ist immer gefärbt auf jeden Fall, aber trotzdem, der Inhalt ist halt, also das Fazit von den Sachen und das Fazit, was die Leute ziehen, ist dann meistens auch schon zutreffend, wenn auch gefärbt. Das andere hatte ich erwähnt, dass es beispielsweise gar keine richtigen Botnetze gibt in Deutschland, die den Diskurs beeinflussen, oder dann halt wirklich relativ unverfängliche Sachen, sowas wie Makerspaces, Entwicklung von Makerspaces oder irgendwelche Open-Source-Sachen. Aber der Typ mit dem Vortrag, dass es so Bots noch gar nicht wirklich gibt, die mit ihr richtig diskutieren. Der hat auch beim CCC gesprochen, den hatten wir, glaube ich, auch mal in einem Sonntagsstream erwähnt. Ja, zumindest vielleicht einen kleinen Clip daraus könnte ich mal eingereicht haben. Oder ein Professor redet über Filterbubbles und ob der Begriff von Filterbubbles überhaupt angebracht ist. Und ich meine, wir sagen das auch immer lapidar mit den Filterbubbles, aber wir wissen ja auch alle, dass nur weil man halt gewisse Präferenzen ist, dass es nicht so ist, dass bestimmte Informationen einfach nicht an einen herangetragen werden, wenn sie nicht einen gewissen Resonanzboden auch außerhalb des eigenen Bekanntheitskreises erreichen. Ja, wir gucken hier die Republika-Sachen auch, ja, aber wir gucken ja auch viele andere Sachen, die nicht unbedingt unserem Interessengebieten entsprechen, weil wir uns halt informieren darüber, was halt gesellschaftlich unterwegs ist, und da gab es noch einen guten Talk drüber. Oder das Ding mit den Filterblasen ist aber auch, du hast doch nicht die Energie, dir die komplette Zeit auch komplett gegenteilige Meinungen anzuhören. Also du kannst es schon machen, aber wenn du das aktiv machst, ich finde es immer sehr anstrengend, wenn ich ein Buch lese, was jetzt aus der politischen Gegenseite kommt. Für mich ist das immer, das fühlt sich nicht wie Freizeit an. So, das ist anstrengend. So, dann sitze ich schreiend zu Hause und schlag die Wand, und das wieder Blut abdrücke, weißt du, und dann wird wieder streichen. Das ist ja auch der Punkt. Genau das, was du gesagt hast, das ist ja der Punkt. Man denkt dann selber, man muss, also dieses Grundprinzip von den Filterbubbles, das ist halt sehr angreifbar, und der legt das halt recht gut dar, das verlinke ich. Und das andere sind halt so Sachen wie über Adblocker, was ja auch immer hier Thema ist, wie das monetarisiert ist und was da die Hintergründe sind oder ja, andere philosophische Sachen, Data-Driven Determinism, Transhumanismus und solche Sachen. Interessante Sachen. Der Vortrag vom Nerdcore-Blog hat wie erwartet nicht stattgefunden, ne? Ja, die Seite ist steht auf, also die ist gesperrt, die Seite von seinem Talk. Immer noch? Nee, ich meine jetzt nicht seine Homepage, sondern die Seite von seinem Talk auf der Republika-Seite, die wurde jetzt, wurde auch privat gestellt. Halt, da kommt jetzt eine Einblendung, dass man eingeloggt sein muss, um die zu sehen. Ah, okay. Naja, war ja klar, nach dem, was er gesagt hat. Also wer das nicht mitgekriegt hat, der hat einen Meltdown irgendwie wegen Konflikten mit Feministinnen. Er hat halt unter anderem gedroht, er würde auf der Republika Amok laufen. Und es war halt, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ich denke mal auch, ja. Ja, obwohl ich mir auch von diesem Talk mir nicht viel erwartet hätte, aber trotzdem ist es natürlich doof, ja. Ja, aber es ist wenigstens einer von diesen ganzen Leuten, die Argumenten zu dem Thema in irgendeiner Weise zugänglich sind. Ja, aber auch nur in irgendeiner Weise. Also, ja, natürlich. Und der hat das ganz schön alles abgetan und auch mit den Leuten, die hinterher in den Kommentaren, als er damals bei uns war, geredet haben, zum Beispiel wie der Rainer Schauder, der ihm ja ganz klar gesagt hat, was er für einen Quatsch geredet hat. Den hat er ja auch nur irgendwie doof angemacht. Und ja, also. Ja, man müsste halt jetzt mal von ihm hören, wie er nach dieser ganzen Scheiße über das denkt, was er da auch teilweise gesagt hat. Das wäre schon mal interessant, würde mich persönlich interessieren, weil er hat ja den Feministinnen trotz allen Blödsinns, den wir ihm angeschleppt haben, immer die Stange gehalten. Das ist wahr. Ja. Ja, Kinder, war das ein schöner Donnerstagabend für euch? Ich hoffe es doch. Oder wollten wir noch weiter diskutieren? Nee, also wir können jetzt zum Ende kommen. Ja, das waren die Waldraumaffen. Live von der Republika. Wir melden uns die Tage auch zurück mit einem weiteren Talk von der Republika. Die Eingeweihten wissen, was gemeint ist. So ist es. Macht's gut, Leute. Ihr habt euch wohl. Lasst euch nicht gendern. Macht's gut.